What's up, bitches? Hier ist Non-PG, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie jeden Mittwoch oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, Chris Enigma aus Hannover. Hallo Chris. Aus Hannover, hallo. Das war doch mal ein locker flockiger Start in die Sendung, muss ich wirklich sagen. Also technische Probleme kennen wir zum Glück nicht. Ja, für alle Live-Zuhörer. Für alle Live-Zuhörer, die haben gerade keine Unterhaltung gehabt mit uns. Das Schöne am Podcasten ist einfach, dass man sich den ganzen Scheiß, der drumherum passiert, nicht geben muss. Wenn ihr Glück habt und ich schneide dann und wann mal ein paar Äs und Ms raus, dann ist es wirklich ein erträglicher Podcast, Non-PG. Aber wenn ihr das Ganze live mithört, ist es eigentlich, es ist ein bisschen Slapstick, kann man sagen. Aber ja. Ich sag mal so, nur für neue Hörer, Leute, die da natürlich schon lange dabei sind, die sind im Endeffekt, entweder sind sie es schon gewohnt, davon vollkommen abgeschreckt und hören eh nicht mehr zu, sondern lassen es nur noch so wie raw, einfach so laufen halt, weil es Gewohnheit ist. Aber ich glaube, die meisten, sag ich mal, die stecken wir noch lecker in die Lockertasche, und zwar, weil wir der beste Wrestling-Podcast der Welt sind. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Letzte Woche attestiert hat. Entschuldigung. Ich habe ausgeschlafen. Eigentlich müsste mein Sprachsystem funktionieren. Ich bin gespannt. Ja, nee, also das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Non-PG, definitiv der beste Podcast, Wrestling-Podcast der Welt. Ich habe mir den Konkurrenz-Podcast Reds angehört diese Woche. Oh, schön, da bin ich. Aber also da ist nicht viel hängen geblieben, kann ich mal so sagen. Was war denn das Highlight? Weiß ich nicht. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, Reds zu hören, um einfach mal den qualitativen Unterschied festzustellen. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Also falls ihr mal so denkt, Mensch, könnten die sich nicht ein bisschen mehr Mühe geben, hört doch einfach mal bei Reds rein, dann wisst ihr nämlich, was wirklich scheiße ist. Ja, denn es gibt Leute, die geben sich noch weniger Mühe als wir. Wobei ich wirklich sagen muss, ich habe die letzte Ausgabe gehört, das war übrigens der einzigste Podcast, den ich letzte Woche gehört habe. Ich höre wirklich sehr, sehr wenig Podcasts aktuell. Und ich fand unsere Diskussion das ein oder andere Mal wirklich interessant. Ich war überrascht. Ja, da war ich auch überrascht. Also mit der Aussage kann ich im Endeffekt nicht richtig umgehen. Überrascht mich wirklich. So, hier geht es natürlich über Catchen, und man muss sich dann immer fragen, welche Liga möchte man denn eigentlich besprechen? Aber da wir natürlich darauf aus sind, möglichst viele Hörer für uns zu gewinnen und wirklich also eine Hörerschaft für Non-PG einzunehmen, die es so noch nie im Podcast-Wesen im Endeffekt gab. Also was unser Ziel ist, ist, dass mal alle Internetnutzer zeitgleich Non-PG hören. Das ist eigentlich mein Ziel. One World, One Non-PG. Das will ich eigentlich erreichen. Deswegen konzentrieren wir uns natürlich hauptsächlich auf die WWE, aber wir haben auch, Chris hat es vorhin schon im Off-Air-Gespräch gesagt, Lucha Underground geguckt. Lucha! Ja. Kurz drauf eingehen, und ich habe noch was, glaube ich, zu Ring of Honor, aber glaube ich auch nicht, weiß ich gar nicht, oder TNA zu sagen. Mal gucken, wie sich das zeitlich ausgeht heute. Aber es geht natürlich hauptsächlich um die WWE, die uns diesen Montag mal wieder beglückt hat mit einer tollen, also ich muss wirklich sagen, tollen halben Stunde Raw. Also ich fand's großartig, die letzte halbe Stunde. Das davor, weiß ich nicht, nehme ich nicht ernst. Das hat mich ein bisschen an das erinnert, was wir hier vor der Sendung gerade erlebt haben. Ja. Nur, dass die es tatsächlich gesendet haben. Und wir haben es so ein bisschen, also für die Podcast-Hörer jedenfalls, versteckt. Gibt's in der Resterampe. Also die Probleme, die wir davor haben oder hatten, die kann man im Endeffekt bei der nächsten Reds-Hörer-Ausgabe nachhören. Das ist das Schöne daran. So, jetzt aber zu Raw. Werden die da gesendet. Ja, zu Raw, nicht zu Lucha Underground. Später, später, Peter. Später Stund. Also, Monday Night Raw fand statt, muss man sagen. Es fand statt. Buffalo war anwesend, muss man sagen. Ja. Mehr war es dann auch nicht. Denn ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn du wirklich nur die letzten 20 Minuten unterhaltsam gestaltest, dann funktioniert vielleicht dein Produkt dann nicht so gut. Buffalo ist einmal aus dem Tiefschlaf erwacht, und zwar als sie sich dachten, wir sind smart, wir chanten mal 8 Sekunden CM Punk. Da habe ich mir gedacht, okay, es sind noch Leute in der Arena, ansonsten direkt wieder weggeratzt. Und bei Ryback gab's auch ein paar Pops, was ich ganz schön fand. Kamen mir auch die Tränen, muss ich sagen. Ansonsten Buffalo, da kommen wir so schnell nicht wieder. Ich habe heute Raw geguckt, heute Morgen, und habe dann direkt danach Wrestling Observer gehört, wie sie die Show reviewed haben. Und ich kann dir sagen, ich konnte mich an ganz viele Sachen überhaupt nicht mehr erinnern. Also das ist wirklich faszinierend gewesen. Ich habe Raw geguckt, 2 Stunden, 30 Minuten oder was das da auf der Uhr ausmacht, und habe dann direkt den Podcast angemacht. Und die fangen an, darüber zu reden und so. Und ich dachte, ach, das ist auch passiert. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also das ist eine unfassbar langweilige Sendung, die wir da sehen mussten. Und zum Schluss, das war natürlich geil gemacht, muss man definitiv sagen. Mit Randy Orton, Seth Rollins und Triple H. Das war alles super geworkt. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte theoretisch sogar Lust bekommen auf die nächste Raw-Ausgabe, wenn ich nicht jetzt schon wissen würde, dass nächste Woche John Cena wieder da ist, dass es wieder 3 Stunden sind und dass Randy Orton nicht dabei ist und auch noch in England das Ganze stattfindet. Randy Orton ist nicht dabei? Randy Orton ist nicht dabei. Der wird ja wahrscheinlich rausgemacht, weil er kaputt ist, ne? Da ist kein Fragezeichen mehr dahinter, ist schon sicher. Randy Orton dreht nämlich jetzt seinen komischen Film da, den zweiten Teil weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Ja, diese Buffalo Raw-Ausgabe bleibt mir im Gedächtnis, wenn ich wirklich nochmal in mich gehe, dass es 2 Blutungen gab. Das ist auch schon der einzige Anker dieser Raw-Ausgabe und das schöne Schlusssegment. Ansonsten, ich habe hier gerade zur Sicherheit, habe ich nochmal die Results aufgerufen. Sonst habe ich immer den Raw-Report von moonsault.de, weil es besser werden muss, aufgerufen. Aber diesmal habe ich mir gedacht, scheiß drauf, komprimiert die Raw-Results. Und da ist so viel Scheiße auch mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, um mal direkt die negative Stimmung hier aufrechtzuerhalten, mir geht auch Mistau tierisch aktuell auf die Klöten, der ist durch. Das Thema ist erzählt, der Gag ist erzählt, meiner Meinung nach kann ich nicht mehr ertragen. Und ich wusste gar nicht, dass es da ein Match gab zwischen Fernando und Stardust. Das ist interessant, dass ich das jetzt lese. Ja, da gab's diese Geschichte, dass, also das ist auch so ein ganz, ganz komischer, wirder Track eigentlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe erstmal einen Anfall bekommen am Freitag. Oder ich habe es, glaube erst am Samstag geguckt. Als sie gewonnen haben, ne? Ja, da habe ich schon gedacht, oh, das kann jetzt aber wirklich nicht euer Ernst sein. Das ist so ein Kasper-Scheiß da jetzt. Also ich meine, nicht, dass Stardust und Goldust wahnsinnig ernstzunehmend sind. Mhm. Aber den nimmt man so eine gewisse Roughness ab. Und irgendwie sind sie legit, weil Goldust ist halt schon seit 600 Jahren bei der WWE. Und und merkwürdigerweise in Top-Shape. In Top-Shape. Und ich nehme ihm die Rolle ab. Und ich finde auch, dass Cody Rhodes diese Rolle super ausführt. Aber also dieses, wie heißen die? Los Matadores oder wie heißen die? Los Matadores. Ja, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das ist der letzte Scheißdreck. Das ist so, wie wenn ich früher Saturday Morning Slam oder so angucke und davon ausgehe, dass jetzt hier meine WrestleMania-Fehde aufgebaut wird. Das ist richtiger Bullshit. Und ich weiß genau, was sie vorhaben. Sie werden nämlich bestimmt bei der Survivor Series dann so ein Multi-Man-Tag-Team-Titel-Match machen. Aber ich hoffe mit Stipulation. Ja, und zwar, dass man den anderen totschlagen muss. Davon können wir nur profitieren, dass die Stipulation ist, dass man den anderen töten muss. Das wäre super, wenn dann einfach so ein paar Typen wegfallen. Übrigens, dumme Stipulations hat man bei NXT sehen können diese Woche, bei dieser Tag Team Battle Royale. Wie bescheuert ist das denn, dass der Tag Team Partner mit ausscheidet, wenn man über Sai geht? Ja, okay, das war wieder das Ding, wo ich mir dachte, damit kann ich absolut leben. Ich sehe das nicht ganz so negativ wie du. Ich war natürlich auch überrascht, als der Partner dann auch gehen musste, wenn man es mir doch wenigstens vorher mal erklärt hätte oder erzählt hätte. Leute, haben sie? Haben sie? Ja, aber das ist ja auch egal, ob sie es überhaupt haben. Es macht halt keinen Sinn. Ich fand das nicht so schlimm. Ja, es macht halt keinen Sinn. Was ist der Sinn von der Battle Royale, wenn nicht der Letzte, das ist doch, da würde doch die Spannung viel länger aufrechterhalten bleiben. Das macht doch viel mehr Sinn, wenn der halt am längsten dabei ist, der hat für sein Team dieses Titelmatch gewonnen. Du hast völlig recht. Natürlich mag ich diese Variante auch lieber, aber ich kann mit deren, mir auch egal. Ja, das kotzt, aber gut, jetzt bin ich schon wieder so weit abgeglitten, aber ich meine, es kann auch nur nach unten gehen, wenn man über dieses Tag-Team-Ding da redet, aber zum Thema Misstrauen muss ich sagen, gebe ich dir schon recht, ist halt genau das passiert, was man sich vor 2-3 Wochen hätte denken können, sobald die WWE davon Wind bekommt, dass irgendwas ansatzweise lustig ist, schaffen sie es wirklich, das direkt zu killen. Und das haben sie auch diesmal wieder gut hinbekommen. Ich sag mal so, es geht dann und wann noch. Also es ist schon so, dass ich manchmal noch schmunzeln muss, wenn ich Damien Sandow da außen sehe. Aber dann denke ich immer gleich, nee, du bist doch keine 4 mehr. Weil ja, genau. Es, genau das, die Leute spricht das oder soll es jetzt ansprechen. Also ich zwinge mich teilweise dazu, es nicht unterhaltsam zu finden. Ja. Und ja, und natürlich jetzt, dass es die Usos das damit so mitmachen, das tut allen nicht gut. Also das hätten sie einfach überhaupt nie erst anfangen sollen. Das war einmal kurz bei SmackDown lustig, nee, bei Main Event lustig. Mhm. Und ja, nee. Dass da der eine Uso dann auch mitgemacht hat, das war zu viel. Ja, es geht halt, genau, das ist immer das, was ich meine. Das kannst du für ein Segment machen. Da kann ich mal drüber schmunzeln und sagen, hey, das ist ganz smart so. Aber da, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich weiß nicht, wer es war, Jimmy oder Jay, dass der das auch nicht mehr so richtig machen wollte. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich die unterscheiden kann? Ja. Tattoo-mäßig? Nee, vom Namen her. Ist eigentlich am einfachsten. Dass man ihm das irgendwie so angeordnet hat, dass er das machen muss und er hatte gar keinen Bock drauf. So sah das für mich irgendwie aus. Also, ja, so wirkte das auf mich auch. Also so, die Usos scheinen ja relativ coole Typen zu sein. Ich glaube nicht, dass die Idee von irgendeinem Uso kam, ey, ich mach das jetzt mit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht bei Main Event. Und dann hat's wieder irgendjemand gesehen und gesagt, oh, das ist doch gar keine so schlechte Idee. Das macht ihr jetzt immer. So. Ja. Und er dachte sich dann wahrscheinlich nur so, nein. Ja, war zu spät. Nee, aber was ist sonst bei Raw? Also du hast es schon gesagt, diese zwei Blutungen. Eine musste ja via Promo gestillt werden, die Blutung. Lass uns doch aber mal ausnahmsweise chronologisch anfangen. Warst du überrascht von Vince McMahon? Denn ich wusste es nicht. Ich war überrascht, dass er so gut noch sich bewegen kann. Ja, ich war überrascht und ich höre das Team immer noch ganz gerne. Ich habe große Äuglein gemacht, dachte mir, ah, cool, Vinny. Und dann kam er an den Ring, sah ein bisschen dürr aus, hat sich leider noch relativ gut bewegt. Ja, und dann kam das, womit man rechnen musste. Ein paar Tage vorher hat er ja diesen November Free-Free-Free-Scheiß da announced mit Survivor Series Free und dann bla bla bla. Und das hat er natürlich auch noch mal dann im Ring abgeliefert und das war mir halt zu wenig, als er dann gesagt hat, wenn Authority verliert, dass die dann out of charge sind. So, das war mir zu wenig. Da müssen auch Stephanie und Triple H sich angucken wie sonst irgendwas. Käse, Weiß müssen sie sich angucken und denken, what? Aber das war einfach nur, okay, das ist ja blöd. Ich fand, das haben sie ganz smart gemacht. Ja, also, sie haben so geacted als, also sie haben so Stone Faces gemacht halt so. Ja. Und du hast schon gemerkt, das, was in ihnen vorgeht, aber sie wollten halt nicht vor Vince zeigen. Schwäche zeigen und zeigen, dass sie mit der Stipulation ein Problem haben. Sie wollten ihm irgendwie den Gefallen tun, dass er ja draußen ist, seine Show machen kann, so. Und noch geiler fand ich das dann, als sie dann backstage standen das und fand ich auch gut, ihn immer wieder so mehr oder weniger ins Auto gedrängt haben. Nicht verbal, sondern einfach so mit ihrer Attitüde hat man gemerkt, okay, die wollen Vince hier so schnell wie möglich weg haben und als er dann weg war, dann haben sie ja auch das gut verkauft, dass sie dann ja sich der Ernst der Lage bewusst sind. Deswegen konnte ich damit leben. Noch eine Anmerkung zu Vince Gesundheitszustand. Hast du das Video gesehen zu dieser Free November Geschichte? Ja, da fand ich, sah wirklich ganz schlimm aus. Also da war ich überhaupt verblüfft, dass der hier bei Raw noch selbstständig anreisen kann. Ich hätte gedacht, dass sie den mit so einem Steve Hawkins Rollstuhl irgendwie reinschieben, aber da sah er optisch so aus, wie Red sich auditiv anhört. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass irgendein Wrestler sich ein Vince McMahon-Kostüm angezogen hat, das weiß man nicht, aber ja, ich hätte fast gesagt Dennis Fretzler, aber der ist viel zu dünn dafür gewesen, Vince McMahon. Ja, der wäre natürlich viel, viel fetter gewesen, also das ist natürlich klar. Von daher, das fand ich, ja, aber weißt du, warum ich da nicht mehr so ausflippe, wenn Vince McMahon kommt? Weil so in den letzten Jahren, immer wenn er kam, kam irgendwie so lame Scheiße dabei raus. Es war einfach nichts mehr, was mich vom Hocker gehauen hat. Im wahrsten Sinne kommt dann so ein Corporate-Scheiß, ne? So wie November Free, so. Die Spekulationen kochen natürlich schon hoch, was das bedeutet. Dass er bald tot ist? Nee, aber es sieht ja so aus, also es gab ja auch dann die Situation, dass Triple H Randy Orton in seinem Team unbedingt haben wollte und das Match gegen Seth Rollins angesetzt hat und Stephanie fand die Idee ja nicht so gut und so im Nachhinein muss man ja sagen, dass Stephanie recht behalten hat. Die war ja die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch, was Randy Orton angeht. Also das hat man ihr ja schon angemerkt. Und jetzt gibt's die Idee, dass man praktisch für WrestleMania langsam aber sicher den Engel aufbaut, dass Triple H gegen Vince McMahon geht. Und Vince McMahon bringt dann nicht Randy Orton, The Rock mit ins Spiel und Triple H tritt selber für sich an. Das ist wohl so eine mögliche Idee, die so in den nächsten Monaten durchgesetzt werden könnte. Es gab wohl letztes Jahr schon mal so eine Überlegung, dass man Triple H gegen Vince McMahon als Storyline macht. Und damals wollte man unbedingt Steve Austin, wenn ich mich richtig erinnere, als Vince McMahon-Guy dazu holen. Dann hat das aber nicht geklappt und Vince wollte auch keine Auftritte mehr machen. Und weil er sich halt wahrscheinlich nicht mehr so, der ist ja so ein Narzisst. Also ich kann mir vorstellen, dass der da schon ein Problem mit hat, wenn er da so alt und klapprig rüberkommt. Ja, mit Sicherheit, wenn er sich dann im Fernsehen sieht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich an Vince McMahon schon nochmal eine Storyline zutraue. Also zutraue natürlich gesundheitsmäßig, aber ich würde es auch gerne sehen, muss ich sagen, weil der hat natürlich noch immer noch diesen Impact, ne? Und ich glaube, so eine WrestleMania-Story, die würde der auch noch gut auf die Beine stellen. Triple H gegen Vince McMahon, das würde ja dann bedeuten, dass Vince der Face ist, ne? Das würde, genau, ja. Ja. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, aber ich hätte Bock drauf, muss ich sagen. Ich glaube, ein so ein Ding kann er noch abliefern. Ja, mit The Rock an seiner Seite würde das auf jeden Fall funktionieren, das definitiv. Das wäre natürlich der Wahnsinn, ne? Wie hieß das Stable damals noch? Nation of Domination? Nee, das meinst du nicht. Na, wie hieß denn das noch? Also Corporate. Ja. Nee. Ja, irgendwie hießen sie. Ja, weiß ich auch nicht. Übrigens noch was zum WWE-Network. Heute sollte eigentlich Franz Zockt bei uns zu Gast sein. Und der hätte euch allen erklärt, wie man das WWE-Network in Deutschland bekommt. Ich habe das aber jetzt erstmal verschoben, weil ich nicht genau wusste, wie das heute zeitlich alles hinhaut. Deswegen ist das jetzt erstmal beiseite, aber nicht aus der Welt. Das wollte ich nur noch mal kurz was mit reinschieben. Was zockt Franz eigentlich? Was? Was zockt denn der Franz? Keine Ahnung, das mussten selber fragen, wenn es soweit ist. Aber was soll ich dazu sagen? Aber was ich noch ansprechen wollte, ist natürlich das WWE Network. Ganz kurz am Rande, hast du ja mitbekommen, dass am Montag das dann wieder nicht gestartet ist in England, beziehungsweise für ein paar Stunden hat es funktioniert und dann haben sie es wieder off-air genommen. Ja, ganz kurzfristig ging's, dann haben sie es wieder off-air genommen. Und das Problem ist wohl das Gleiche, was man hier auch in Deutschland hat, nämlich dass Sky da nicht so ganz geil drauf ist. Also bei uns ist es dann eher Maxdome, aber in den UK ist es halt Sky, weil die natürlich Pay-Per-Views verkaufen wollen. Und die sind ziemlich angepisst gewesen, als sie mitbekommen haben, dass Survivor Series für umsonst im November ist. Übrigens, das werden auch einige amerikanische Pay-Per-View-Anbieter sein, denn diese Aktion ist nicht abgesprochen. Das finde ich interessant. Nicht? Nee, das ist eine reine Panikaktion gewesen der WWE. Also das ist nichts abgesprochen. Es gab ja diese Quartalzahlen von der WWE und daraufhin wirkte es wirklich sehr panisch. Und vor allen Dingen auch dieser Hashtag Free, Free, Free. So, alles muss raus, hier noch ein Aal drauf und alles muss raus, etc. Das wirkt schon sehr panisch. Oder dass Vince McMahon dann sogar noch mal on-air geht und sich dann noch mal irgendwie auf WWE.com da so ein kleines Video gibt und so. Das wirkt schon alles sehr panisch. Mit Survivor Series for free. Und das sieht ja auch danach aus. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird, dass Triple H sogar noch mal in den Ring steigt, dann zu Survivor Series für sein Team. Also das wirkt schon alles sehr panisch. 700 noch was 1000 Abonnenten haben sie, ne? Ja, wie viel war das? 730 oder 731.000 Abonnenten, was natürlich eine katastrophale Zahl war. Wenn man sich überlegt, dass ab 1,4 Millionen sich das Network erst überhaupt rechnet, ist es natürlich relativ wenig, aber das ist jetzt auch noch nicht, also man müsste nicht in Panik verfallen, finde ich, überhaupt nicht. Man muss mal wirklich die Kirche hier im Dorf lassen, oder wie der Kölner sagt, die Kirche im Dorf lassen, weil erstens mal sind sie gerade dabei, Kosten drastisch zu reduzieren. So, umso weniger Kosten sie haben bei diesem Network, umso weniger Abonnenten brauchen sie auch, damit sich's rechnet. Zweitens ist es bei solchen Streaming-Diensten meistens so, dass es über die Jahre, über die Zeit hinweg, dass sich das dann einfach auch ein bisschen steigert. Ich glaube natürlich jetzt nicht, dass die in 3 Jahren 3 Millionen haben, aber meine, jetzt, dadurch, dass sie gesagt haben, du kannst monatlich kündigen, wird halt jetzt Folgendes passieren. Es wird zu interessanten Zeiten, wird die Zuschauerzahl hochgehen, die Abonnentenzahl wird hochgehen, und wenn es halt Scheißprogramm ist und wenn die Pay-Per-Views kacke sind, dann geht sie wieder runter. Dementsprechend wird wahrscheinlich jetzt auch das Programm irgendwie sortiert. Zu WrestleMania oder zum SummerSlam gibt es möglicherweise bessere Dokus oder Shows auf dem Network, und das wird dann wahrscheinlich abflachen. Das ist natürlich auch das große Problem, wenn sie sagen, sie wollen im Network-Bereich für die Produktion Kosten einsparen, dann denkst du natürlich auch so ein Consumer, nö, das ist ja blöd. Ja, es geht natürlich um die eigenen Produktionen. Also das, was sie ja am Anfang da mal so angekündigt haben, sie haben ja dann auch dieses Legends House gemacht und das, sowas in der Art wollten sie ja viel mehr machen. Und ja, da hatten sie auch schöne Konzepte, muss ich sagen. Echt? Ja, zu WrestleMania 29 oder so gab's auch immer diese Vignettes zu den ganzen Shows. Da war Legends House dabei, was natürlich mich überhaupt nicht interessiert. Aber da gab's ein, zwei schöne Sachen, wo ich mir denke, okay, ganz, ganz geil. Und das habe ich halt nie wieder was von gehört. Ich müsste mir den Trailer nochmal angucken, um zu wissen, worum es da ging oder was die Konzepte waren. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ja, aber es gab so ein, zwei Sachen, die ich wirklich gerne geguckt habe. Und jetzt ist es wirklich nur der eine Hook, der mich da an Land zieht, dass ich halt die alten Sachen gucken kann. Und das kann ja eigentlich von so einem Network nicht Sinn und Sache sein, Sinn und Zweck. Das kann schon, das kannst du schon so vermarkten. Ja. Das geht schon, aber das Problem ist, da fängt es ja schon an. Es wird ja gar nicht so vermarktet. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man weiß, Jim Ross hat was Tolles gesagt. Wenn du irgendwo, sag ich mal, in der Stadt Mittagessen gehst, und da steht, hier bei uns gibt's Mittagstisch für 4,99. Mhm. So. Ja, da gehst du wahrscheinlich nicht rein, weil du willst ja wissen, was bekommst du für die 4,99. Und so ähnlich ist das auch beim Network. Du weißt, es kostet 9,99 €, aber du weißt eigentlich nicht, was du bekommst, außer Pay-Per-Views. Das ist aber... Ja, sie haben ja heute oder bei der dieswöchigen Raw-Ausgabe mal so gezeigt, was diese Woche läuft. So Beyond the Ring, Stone Cold, Triple H, Countdown oder sowas oder Rivalries und sowas. Ja, wir versuchen es ja. Das war schon mal ein Ansatz, aber immer noch lange nicht das, was du eigentlich erwartest, wenn du so ein Network placken willst. Ich meine, Netflix zeigt dir ja auch nicht, welche Serien diese Woche neu dazugekommen sind, sondern die werben halt einfach mit den großen Knallern so. Also das würde ich halt viel mehr in Szene setzen, was du da so auch an alten Content hast. Und allein, dass du alle WWE-Pay-Per-Views gucken kannst, ja, das wird für mich fast zu wenig beworben. Habe ich ja schon mal gesagt, könnte man jeden Montag irgendwie so einen kleinen Einspieler bringen, wo du auf irgendeine Storyline verweist, die dann auch so ein bisschen gefeatured sein muss im Network. Also da reicht mir dann nicht nur den Pay-Per-View, wo du den Payoff bekommst zu einer Storyline, sondern vielleicht dann einfach mal so ein paar Sendungen zu dem Thema mit ein paar Interviews. Das kann ja alles nicht so schwer sein. Da kannst du ja deine Typen, die du sowieso am Montag hinten bei Raw stehen hast, mal kurz dazu befragen. Wie fandet ihr das damals als Marty Jannetty durch das, es ist natürlich jetzt schon tausendmal besprochen worden, aber du weißt ja, was ich hinaus will. Durch die Scheibe gezimmert wurde. Ja, also da kann man ja so ein bisschen was drumherum aufbauen. Natürlich. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel gewesen. So. Wie findest du das mit dem Rusev-Sheamus-Ding jetzt, dass das eventuell Schule machen könnte und möglicherweise so ein Seth Rollins-Randy Orton, schönes Schlusssegment, dann aufs Network verschoben wird? Das glaube ich, wird nicht passieren. Weil USA da was dagegen haben wird, dass wichtige Angles verschoben werden. Ich denke mal, mit sowas mit dem United States Titel Match, das kannst du natürlich mal bringen. Es liegt natürlich auf der Hand. Sie wollen, dass du jetzt da schnell abonnierst und diesen Freimonat auch nutzt und siehst, wie geil das ist. Ich bin mir auch sicher, dass viele, die dieses Network einmal abonniert haben, sehr zufrieden mit dem Network sein werden. Ja. Ich glaube nicht. Aber lass es doch mal wachsen. Ich verstehe gar nicht diese Hektik. Ja. Erstens mal haben sie ja einen Fehler gemacht. Wenn sie so in Panik verfallen, dann ist ja Preis zu niedrig. Ja, aber das ist auch was ich nicht verstanden habe. Warum setzt man den Preis so tief an, dass du nicht mehr regulieren kannst? Also das ist doch einfach Quatsch, wenn du dann schon das unterste Limit ansetzt. Ja. Das ist doch Quatsch. Normal, sag ich mal, ich habe jetzt heute gelesen, die müssten so um die $17 verlangen, um mit den aktuellen Abonnentenzahlen zurechtzukommen. Mhm. Und ich sag dir was, selbst $17 mit allen Pay-Per-Views ist doch immer noch ein okayer Deal. Ja. Natürlich würden dann keine 700.000 Leute abonnieren, aber es wäre dann immerhin, weißt du, hättest du noch die Möglichkeit runterzustufen. Jetzt, die können nicht tiefer als 9,99 gehen. Auf gar keinen Fall. Und ich verstehe auch gar nicht diese Satisfaction Rate, was so ein Scheiß soll. Ja, wir hatten das ermittelt. Quatsch. Was soll denn eine Satisfaction-Rate sein? So ein blöder Scheiß, du, 90% aller Abonnenten halt sind WWE. Zufrieden. Ja, das ist halt WWE, genau das ist es nämlich. Da komme ich mir, glaube ich, auch ein bisschen verarscht dann vor, als Anfang 20er oder irgendwie sowas, keine Ahnung, der vielleicht schon darüber nachdenken, ob man 10er im Monat ausgibt und sich das Network holt, dann kommt da so eine Einblendung, 90% Satisfaction Rate, wollt ihr mich verarschen? Und sie haben es ja versucht, mit den alten Events und so, das ein bisschen an den Mann zu bringen, aber es ist ja so ein bisschen eingeschlafen. JBL und Lawler haben ja immer davon erzählt, dass es alle Matches und so von den beiden gibt, alle Pay-Per-View-Matches und so. Die haben es ja versucht, aber das ist alles zu wischiwaschi. Da haben sie sich die zwei richtigen ausgesucht, die auf jeden Fall, aber wir sind ja dann auch die sich immer darüber aufregen, mit diesem 999 und so, dass sie das auf die Spitze treiben. Ich finde, das ist ganz klar, wie die WWE aktuell tickt. Sie versuchen, wenn sie irgendwie woran schnuppern, versuchen sie es direkt auf die Spitze zu treiben. Das hat angefangen mit diesem Fandangoing, dann jetzt mit Mistau und jetzt mit dem 999. Jetzt merken sie, die kleinen Kinder, die machen da auch mit, jetzt bauen sie das überall ein. Selbst Vince McMahon hat das bei dieser Raw-Ausgabe am Montag, hat er sich da verkauft mit diesem Kinderscheiß. Also die WWE ist fast schon so schemenhaft, dass es mir da echt schon leid tut. Ja, also es wirkt manchmal sehr. Das Ding ist halt, denen geht's so gut, dass selbst so ein Network-Fail erstmal keine Probleme für die WWE bedeutet. Und das ist natürlich das Problem. Also solange du da immer weich fällst und dir keine Sorgen machen kannst, dann wirst du einfach auch nachlässig, arbeitest nicht mehr so hart und du machst halt einfach auch keinen Kopf. Ich meine, das juckt die halt nicht. Mein Gott, dann habe ich halt mal ein bisschen Geld verloren. Ich bin mir auch sicher, dass das Network auf kurz oder lang wird es ein Erfolg werden. Da bin ich mir sicher. In ein paar Jahren wird es ein Erfolg sein. Das ist die Zukunft. Das ist definitiv also, so. Meinst du nicht, es wird für die XFL eingestellt? Nein. Network ist die Zukunft. Sie haben einen riesen Fehler gemacht. Sie hätten sich eher an die UFC orientieren sollen. Die haben das sehr clever gemacht. Die haben es als Hardcore-Produkt von vornherein ausgewiesen, haben ihre Pay-Per-Views da gar nicht mit angepackt. Die haben von vornherein gesagt, wenn du einfach noch mehr UFC willst, das ist dein Place to be sozusagen. Du hast weiterhin deine Fox-Cards, deine Fox Sports One-Cards und deine Pay-Per-Views, die du dir kaufen kannst. Aber wenn du noch Bock hast auf ein bisschen obendrauf, dann kriegst du das von uns auch noch. Wie viele Abonnenten hat die UFC, der Fight Pass? Es gibt keine offiziellen Angaben. Und inoffizielle? Gibt's auch keine. Keiner weiß was. Keiner weiß was. Aber sie wissen ganz genau. Können Sie auch mal Quartalzahlen vorgeben? Es ist nicht an der Börse notiert. Ah, okay. Die UFC. Es ist ein Privatunternehmen. Die können machen, was sie wollen. Aber sie können das so gut tracken, dass Dana White während der Halifax Show genau sehen konnte, dass aus Kanada mehr Abonnenten dazu kamen, weil nicht während der Halifax Show, sondern während den Prelims von UFC 179, weil die Prelims liefen nicht im kanadischen Fernsehen. Also haben alle schnell sich sondern den Fight Pass. Ja. Und das konnte Dana White live tracken, weil er hat darüber getwittert. Also die sind am Octagon hat er da noch irgendwie ein Leppi stehen oder was? Ja, ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass er da eine Nachricht bekommt aus dem Headquarter hier. Wir haben irgendwie 5000 neue Abonnenten aus Kanada. Oder 7% mehr, da weiß der Kuckuck. Mhm. Aber was hat die UFC richtig gemacht hat? Sie bekommen jetzt Geld für Shows, für die sie eigentlich kein Geld bekommen hätten. Außer natürlich vor Ort vom Publikum. Aber diese ganzen Sendungen, die man auf dem Fight Pass sieht, die würde man ja sonst gar nicht im Fernsehen sehen können. Also die gäbe es ja sonst nicht. Das sind ja exklusiv produzierte Sachen für den Fight Pass. Zum Beispiel die Shows jetzt am Wochenende und so. Also bekommen sie da Kohle rein, $10 jeden Monat oder was es kostet, ich hab's schon wieder vergessen. 8,99 oder nicht? 8,99 oder so, ja, irgendwie so, genau, ich weiß es gar nicht mehr. Haben aber keinen Ausfall bei den Pay-Per-Views, haben keinen Ausfall bei ihren Fernsehverträgen mit Fox Sports One, mit Fox, UFC und Fox und so. Und gleichzeitig haben sie aber die Möglichkeit zu sagen, komm, wir machen ein neues Angebot, keine Ahnung, es sind zwei Pay-Per-Views mit dabei, dafür zahlst du $10 oder $11. Weißt du, also sie sind irgendwie noch variabel und können sich da langsam ranpirschen in diesen Markt, dass du wirklich diese Apps hast und dir da aussuchst, was du gucken möchtest. Und da bin ich mir sicher, dass da der Weg hingeht. Also ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren noch so Fernseh gucken, wie viele das heute tun. Also live und es entwickelt sich ja bei der jüngeren Generation eh schon total davon. Das entwickelt sich definitiv, wenn ich das von meinem kleinen Cousin oder so höre, der 14 ist oder so. Man weiß es auch nicht. Das ist halt, das normale Fernsehen ist da halt abgemeldet, so im Prinzip, ne? Aber was natürlich für immer bestehen bleiben wird, sind Live-Events, so, ne? Aber, ja, genau, aber du kannst ja genauso gut über die Apps dann gucken. Ja, ja, klar. Ist ja kein Problem. Das wird dann über kurz oder lang der einzige Punkt sein, dass du noch dann und dann vorm Fernsehen sitzt. Wenn ich ja irgendwie mitbekomme, dass meine Eltern oder so sonntags 20:15 ARD oder wo läuft der Tatort, ZDF, den Tatort gucken, denke ich mir, ja, okay, so. Ne? Und dann ringen sie sich mal auf, ja, dass man das und das verpasst. Und ich meine, die haben Sky Plus oder wie das heißt. Ja, ja, Sky Plus. Und das wird auch so gar nicht in deren Sehverhalten eingearbeitet, dass man wirklich ein bisschen, wenn man ein bisschen smart irgendwie sein Fernsehprogramm aufsplittet, dass man irgendwie dann auch gar nichts verpasst. Aber ich verstehe nicht, wie man Bier ernst dann irgendwie um 20:15 sonntags da die Scheiße guckt und so, ich raff es nicht. Und also über kurz oder lang wird es total geil drauf. Ist ja so, naja, ähnlich, klar. Weißt du, so. Ja, aber was halt auch noch dazu kommt, ich glaube, dass die Fernsehsender und Fernsehanstalten und so gar kein Interesse daran haben oder nicht so, die Privatsender werden wahrscheinlich eher sich denken, naja, guck's mal lieber live, weil sie verdienen ja Geld durch Werbung. Klar, aber ja, klar, die Privatsender sicher. Und dementsprechend ist natürlich ARD und ZDF auch mit meilenweiten Abstand mit ihren Apps vorneweg, ne? Ja, mit ihren Mediatheken. Kann sein, dass es daran liegt, ja. Ja, auf dem Fire TV zum Beispiel, die ARD und ZDF-App, die sind spitzenklasse. Das ist super. Allgemein finde ich den Online-Auftritt der Öffentlich-Rechtlichen einiges besser als alles, was da so ProSieben, RTL und sowas in Äther rotzt. Also da brauchen wir lange nicht drüber diskutieren. Das und ich glaube auch, also über kurz oder lang wird es so sein, dass irgendein Fußballspiel oder Sportevent oder Konzert, keine Ahnung, was man halt live gucken möchte, das werden die letzten Eckpfeiler sein, wo man noch denkt, ah, okay, 20:45 Bayern, Rom. Genau. Das würde ich aber schon gucken, eben wegen der Atmo, ne? Aber ansonsten, wer guckt denn noch in unserem Alter, Entschuldigung, in deinem Alter, eventuell noch in meinem Alter schon weniger, was Filme, Serien dann, wenn sie laufen? Das ist doch absurd heutzutage. Ja, ich kenne so auch niemanden. Also ich kenne überhaupt niemanden, wenn ich mal ehrlich bin, der sein Fernsehprogramm noch so konsumiert, wie man das früher getan hat. Doch, ich kenne auch einige, auch jünger als ich und so. Das verstehe ich halt nicht. Ich habe zum Beispiel mit meinem Kollegen, der ist 22, da habe ich erzählt, so haben ein bisschen über Twitch geredet und der kannte Twitch gar nicht. Und er ist auch leidenschaftlicher Gamer. Und das kann ich noch nachvollziehen, dass man so, weil das ist aber immer dass so, man es gar nicht kennt, den Begriff nicht? Ja, aber wenn du, sag ich jetzt mal, wenn du dir jetzt eine PlayStation kaufst und die anmachst und da spielst für dich und von mir aus noch mit einem Kumpel, dann musst du nicht zwangsläufig davon mitbekommen haben, was Twitch ist. Ich sag mal, sobald du anfängst, mal auf YouTube dir Trailer anzugucken, also dann wird's schwierig, das zu ignorieren. Also selbst, da gebe ich dir natürlich recht, wenn du jetzt die PlayStation 4 hast und drückst mal auf den Share-Button, dann siehst du ja auch dieses Twitch-Logo. Aber es gibt so Menschen, die können das völlig ausblenden. Würde mir dann schon mal nachforschen, was ist denn das eigentlich hier? Was haben sie denn da jetzt? Was soll das denn sein? Das ist phänomenal, der Typ, der zockt, also er hat keine PS4, der zockt relativ viel und ich habe auch immer gedacht, der wäre heute mal ein bisschen weniger zu tun, deswegen haben wir ein bisschen mehr gequatscht. ich dachte, der wäre auch irgendwie so ein bisschen so Web 2.0, ein bisschen am Start und so eher Internet als normales terrestrisches Fernsehen, wie das heißt, analoges Fernsehen, keine Ahnung. Und dann, Scheiße, worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass er so ein altbackener Typ ist. Und er auch großer Marvel-Film-Fan und so und bla bla. Und dann habe ich ihn so gefragt, ja und hier, Avengers 2-Trailer, war geil, oder? Der Anfang mit dem Hammer und so, wie sie alle versucht haben, mit dem Hammer hochzuheben und sowas. Und dann, der wusste gar nicht, dass es einen gibt. Und da denke ich mir, du musst ja völlig... Verwunderlich. Als Marvel-Fan? Ja, also wenn du... Dementsprechend ist er kein großer Marvel-Fan, wie ich jetzt gemerkt habe, aber man bekommt doch, wenn man sich so ein bisschen im Internet kostet und mitbekommt, einen Trailer vom größten Film, vom zweitgrößten Film 2015 mit. Ja gut, die Frage ist halt, ob er sich im Internet über seine Hobbys informiert. Das ist halt die große Frage. Ich meine, Man nicht mehr heutzutage? Was? Wie kann man das nicht machen? Ja, nee, gar kein. Mir musst du das nicht sagen. Aber ich sag mal so, wenn er sich natürlich jetzt darüber nicht im Internet informiert, warum auch immer und wie absurd das auch klingen mag, dann ist es schwierig, diesen Trailer, sag ich mal so, irgendwie mal mitzubekommen. Außer hast du ihn gesehen? Ich habe mir nicht angeguckt, aber ich habe gesehen, dass es den gibt. Ja. Ich bin halt nicht so der große Marvel-Fan, deswegen. Wollte auch nur, weil der Anfang relativ charmant ist. Ja, du weißt ja, wie das ist, wenn da so ein Hype entfacht, ignoriere ich dann das erstmal großzügig. Ich weiß sowieso, dass ich diesen Trailer gefühlte 700 Mal im Kino sehen werde. Mhm. Und von daher kann ich damit leben. Gehst du in Interstellar? Ja, gehe ich, am Montag. Ich, mit Dennis jetzt eigentlich, diese Woche. Aber er hat noch nicht gesagt, wann. Metacritic und alle so sagen, nicht so geil, ne? Aber ich hab Bock. Ja, ich habe heute gelesen, es sei angeblich der Peak von... Das, echt? John Cena oder wer da mitspielt. Von John Cena. Entertainment Weekly hat geschrieben, dass es nämlich das Lowlight wäre von Chris Nolan. Und er sogar auf die Kritik, auf das Medienecho von Interstellar. Ich musste auch erstmal lernen, dass der Film nicht Interstellar heißt, sondern Interstellar. Dass er sogar schon keinen Bock mehr hat auf Filme drehen. Dass er mit seinem Bruder jetzt irgendwie ein neues Projekt abseits des Filmedrehens machen will und so. Ich weiß auch nicht, ich bin gespannt. In der Süddeutschen habe ich die Kritik gelesen. Ja. Keine Ahnung. Hast du mal einen Trailer gesehen, ne? Ja, ja. War dir das zu viel, dass er auf diesem Planeten dieses Würfelding gesehen hat? Dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Es gibt eine Szene, da ist McConaughey auf irgendeinem Planeten. Anscheinend ist er erfolgreich durchs Wurmloch gebreddert. Und da war so eine vermorphende Würfelgestalt. Also gibt es auch extraterrestrisches Leben irgendwie. Und das war mir ein bisschen zu viel. Nee, das kann ich verstehen. Wer hätte das lieber so im Film mitbekommen? Gilt als die lame Version von 2001 Space Odyssey. Aber ich freue mich sehr auf den Film. Und Dennis ist der Einzige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der auch Bock drauf hat. Alle sagen, Trailer ist schon so lame. Was? Egal. WWE Network. Sex on the Beach 2 kommt auch Sex noch. Sex on the Beach 2, genau. Da gehe ich jeden Tag vorbei, wenn ich zur Arbeit gehe, am Kino bei uns. Und sehe dieses Logo. Die Equalizer. Habe ich schon gesehen mit Dennis. Ja, vielleicht gehe ich da auch rein. Er war aber nicht so cool. Ich habe heute habe ich von LaFilm, ja, ich bin immer noch LaFilm-Kunde, habe ich Joe gekriegt mit Nick Cage. Der beste Nick Cage seit Nick Cage. Menschengedenken. Ich sag Nick Cage. Ja, gehört. Du kennst da halt auch alle persönlich. Nochmal ganz kurz zurückgedreht zur Network-Geschichte, weil es natürlich dann auch viele gibt, wann gibt's das Ding endlich in Deutschland? Ja. Also Vince McMahon hat einen interessanten Satz gesagt bei diesem Conference Call, hat gesagt, es wird Zeit, dass alle Barrieren aufgehoben werden, damit alle die WWE wollen, auch WWE bekommen. Ja. Das hat er so ein bisschen angedeutet. Ich denke mir mal, dass es wirklich auch hier in Deutschland so ein bisschen daran scheitert, dass halt Maxdome ihr Geld damit verdient, ihr Geld damit verdient, diese WWE-Pay-Per-Views zu verkaufen und die natürlich wenig Bock haben, dass es einen zweiten Streaming-Dienst gibt, neben ihnen, die noch mehr anbieten als sie selber von der WWE und im Endeffekt dann die Fans der WWE dann verlieren, weil ich kann mir vorstellen, dass Maxdome schon ganz schön bei ihren Abonnentenzahlen das gespürt haben, dass da WWE-Fans ankommen. Mhm. Ja, das ist die einzige Möglichkeit in Deutschland, Raw zu gucken. Ja. Also das wichtigste Wrestling-Programm, möchte man meinen, in der Welt. Ja, richtig. Also das wird schon einiges gebracht haben. So, mal gucken. Jo, richtig, sicherlich, ja. Also was ich auch noch sagen wollte, mit diesen monatlichen Kündigungsoptionen, ist natürlich es sollte eigentlich so sein, dass wir Fans davon profitieren, weil die WWE jetzt jeden Monat was bringen muss, das mich dazu animiert, weiterhin dieses Network zu abonnieren. Weil wenn der Pay-Per-View irgendwie so aufgebaut ist wie Night of Champions oder so, dann sagst du dir halt, ja, fick dich, dann spare ich mir die 10 Dollar. Da kann ich mir auch irgendwie nächstes Mal King of the Ring 96 angucken, wenn ich dann einen geilen Pay-Per-View noch habe. Ja, das wird dann so kommen. Ja. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß nur nicht, ob die WWE das auch so sieht oder ob anders vorstellen. Die sehen das nicht so. Ich denke mal, die WWE sieht das so, dass sie sowieso immer jeden Monat ihr Bestes geben. Der Buttermann sagt gerade, auf Tele5 kann man natürlich auch Monday Night Raw gucken. Stimmt, der Buttermann, der hat recht. Wobei man es da ja auch dann gucken muss, wenn es kommt. Ja, sei denn, man nimmt's auf. Ja, richtig. Aber ich könnte zum Beispiel nicht gucken, siehst du? Ich müsste Maxdome holen. Weil du kein Tele5 hast. Ja, du bist ja auch ein Sonderfall. Du bist ich nicht. Ich glaube, viele Leute haben heute, also mehr als, sag ich mal, noch vor 5 Jahren, haben heute nur noch Internet-TV. Also ich dachte, du kommst jetzt mit, die wenigsten Leute wissen überhaupt, wo Tele5 auf ihrer Fernbedienung ist. Da bin ich mir sicher. Bei mir ist es auf der 5, selbstverständlich. Clever. Nein. Clever. Weiß gar nicht, was bei mir auf der 5 ist. Wo ist bei dir Sat.1 und das Erste? Das Erste auf der 1, das Zweite auf der 2. Sat.1? Wo ist denn Sat.1? Wegen 1? Ah, warte mal. Ach so, wegen 1. Die hatten mal so eine Aktion. Ich habe gerade einen Krampf wieder. Die hatten mal so eine Aktion, ne? Wie Pro7 auf die 7. Aber nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wo ARD und ZDF ist, weil das die einzigsten Sender sind, die nicht von Sky sind, die ich gucke. Ich weiß nicht. Sat.1 weiß ich nicht. Ne, siehst du. Gibt's gar nicht mehr den Sender. War nämlich eine Fangfrage. Ach so. Ich wollte noch mal kurz zu Raw kommen. Natürlich zu dem Angle zum Schluss. Randy Orton fandst du wahrscheinlich auch wieder großartig, wie das Randy Orton das gemacht hat. Phänomenal, mein Gutster. Ja. War sonst irgendwas bei Raw, was man jetzt hier noch aufgreifen müsste? Tyson Kidd war am Start. Das hat dich, glaube ich, gefreut, ne? Ja, es hat mich gefreut, aber das Match war halt so lala. Und war halt, er war ja, das ist halt auch so ein Schwachsinn, dass sie da Sheamus und Rusev nochmal Matches gegeben haben. Weißt du, warum das so war? Nein. Es war so, die haben das komplette Skript schon fertig gehabt und dann kam einer auf die Idee, die Geschichte mit dem Network zu machen. Das ist kein Scheiß. Okay. Dann haben sie gesagt, jetzt ändern wir auch nichts mehr, das lassen wir jetzt alles so. Haben sie die Finishes noch ein bisschen geändert bei Sheamus und das war's dann. Eigentlich war das Match für ein Pay-Per-View gedacht. Was mir noch aufgefallen ist, wie unsagbar wenig Bock AJ Lee hat. Sie hat das sogar noch gesagt, no, geht so. So, ne? Ja, AJ, wie geht's dir so? Oh ja, geht so. Die hat das schon bei der Diven Battle Royale, der hat jeden Move dann, hat sie immer ein Sexy vorne dran gehangen. Und da hast du auch so gemerkt, dass das ironisch gemeint ist. Und dass das war so, glaube ich, schon so ein ironischer Shoot Richtung, weiß ich nicht, WWE auf jeden Fall. Die hat hart keinen Bock mehr, aber richtig. Ich weiß nicht, ob die keinen Bock mehr hat. Ich glaube eher, dass der ganz schön der Wind in, wie sagt man? Entgegenbläst. Entgegenbläst. Ich glaube schon, dass die zu spüren bekommt, mit wem sie zusammen ist. Ja. Aber sie selber, denke ich mal, wird immer noch so ein großer Wrestling-Freak und Fan sein, dass sie halt nicht... Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Ganz aufgibt. Ja, und am Ende des Jahres sehen wir sie bei Lucha Underground. Nee, aber ja, also die kann so viel. Und wenn du sie da hinsetzt ans Kommentatorenpult, muss die eigentlich den drei Wichsern da die Show stehlen. Weil die einfach ein gutes Micwork hat, ohne Frage. Und da kommt wirklich gar nichts. Und bei dieser Diven Battle Royale, ich fand ihr Kostüm ganz charmant. Ansonsten, ich fand das auch ganz schön, wie sie das mit Paige gelöst haben, dass sie dennoch stark haben dastehen lassen, aber sie dennoch eliminieren lassen haben, weil Alicia Fox sie da so rausgespiert hat. Fand ich ganz schön. Sowieso, ja. Ja. Ansonsten kann ich nichts Positives mehr über Paige sagen diese Woche, weil sie einfach nicht stattgefunden hat. Ich finde es einen absoluten Skandal, Paige nicht bei Raw zu booken. Da muss ich auch nochmal einen Brief schreiben. Das stimmt. Den wird Vince persönlich lesen. Ja, bevor wir Lucha Underground kurz ansprechen, hast du es gesehen? Ja, ja. Hey. Muss ich noch kurz sagen, dass TNA letzte Woche wirklich auch empfehlenswert war mit dem Titelmatch. Und das an und für sich wollte ich gar nicht ansprechen. Was ich ansprechen wollte, ist diese kleinen Vignettes, die sie vor oder zwischen den Matches immer gezeigt haben. Da haben sie so kleine Videos gebracht, die dann Bobby Lashley beim Training gezeigt haben und man hat davor auch sowas UFC-mäßiges gemacht, dass du beide gesehen hast, wie sie zur Halle reinkommen, also Backstage und so. Und diese kleinen Vignettes und so, die fand ich großartig. Die haben mir so viel Lust auf dieses Match gemacht und das Match war auch phänomenal. Also das war wirklich ein Match, das man sich definitiv angucken muss. Es ist halt einfach dann traurig, vor dieser Kulisse wrestlen zu müssen. Das ist das Problem. Aber die Show war super. TNA ist, wenn man die Zuschauer, wenn das nicht, obwohl diesmal ging es ja, wir hatten schon schlimmere Shows, aber wenn das mit den Zuschauern nicht wäre, wäre TNA wirklich phänomenal. Also dieses Match zwischen Bobby Lashley und Bobby Roode sollte man sich definitiv angucken. Gleiches gilt übrigens für Ring of Honor. Ich habe jetzt dieses Champions vs. All-Star Match fertig geguckt. Also ich habe den Pay-Per-View immer so nebenbei geguckt und dieses Champions vs. All-Star Match habe ich komplett geguckt. Das ist ein Match, 4 gegen 4, Survivor Series Style. Und da kann man sich mal angucken, wie ein geiles Survivor Series Match aussieht. Das ist wirklich phänomenales Match gewesen, wie das gebookt wurde. Ich möchte jetzt, falls es sich noch jemand anguckt, nicht zu viel verraten, aber es passieren so geile Sachen und unvorhersehbare Pins und so, das ist echt ein großartiges Match, was ich hier jedem nochmal ans Herz lege, Champions vs. All-Star, Stars, Ring of Honor vom, oh, ich glaube schon 2-3 Wochen her oder so, aber dieses 4-on-4 Match, was, also diesen Main Event, den muss man sich eigentlich mal angucken, das ist wirklich phänomenal. So, jetzt Lucha Underground. Chris hat es ja schon angesprochen. Letzte Woche ging's los. Hast du nicht früher gerne Madden gespielt? Ich weiß, gibt's für 35 Euro. Gab's letzten Monat schon für 35 Euro. Letzte Woche. Ich weiß. Okay. Lucha Underground. Lucha. Chris hat es ja schon angesprochen, dass er es ja auch geguckt hat. Wir hatten ja auch, glaube ich, vom Darren Young, den vielleicht noch viele aus der Tobi und Ricky Show kennen, mal die Frage, was wir von Lucha Underground so Franz halten. Die alte Dampflok ist online bei uns im Chat. Wer? Franz zockt die alte Dampflok. Ja, moin Franz, da ist er, der Franz. Der Den habe ich angeschrieben, wann war es? Ich glaube am Sonntag, ob er mal Lust hat, bei uns das mitzumachen. Also es wird mit Sicherheit mal irgendwann kommen. Ja. So, nochmal zurück zu Lucha Underground. Also, das ist eine Show, die im Endeffekt so produziert ist wie eine Fernsehserie, kann man sagen. Es ist so, na, wir sagen es mal so, es ist so produziert, wie Robert Rodriguez, glaube ich, in seinem Kopf aussieht. Ich finde es gar nicht so krass. Also es hat so was Telenovela-mäßiges. aber ist den Vignettes mit dem Boss da oder wie? Das ist alles gut gemacht. Ich finde Lucha Underground gut gemacht, gar keine Frage. Es ist nicht so bescheuert. Kurze wie Zwischenfrage. Ja? Dürfen wir auch Lucha Underground Guys in die Top 5 packen? Nee, ne? Das macht das ja wenig Sinn beim WWE-Ranking. Achso, die heißen WWE-Ranking? Ja. Na gut, dann kommt Prince Puma nicht rein. Ist der sick, der Typ? Junge. Ja, Ricochet habe ich immer mal wieder so gehört bei verschiedenen Wrestling-Podcasts, dass der großartig sein soll. Und der ist jetzt eben Prinz Puma bei Lucha Underground und der hat das Match gegen Johnny Mundo, wie er da heißt, John Morrison. Johnny Mundo! Ist natürlich super gewesen. Also ich finde, Lucha Underground ist eine gute Alternative, so wenn man mal eine Dreiviertelstunde Zeit hat. Man sollte es jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Matt Striker am Kommentatorenpult ist eine Katastrophe. Finde ich nicht. Ja, finde ich ganz schlimm. Also das geht für mich gar nicht. Vampiro ist auch so eine Sache. Also die Kommentatoren sind nicht so mein Ding, sage ich gleich. Also man muss mal von vorne, also die Arena, wie viele passen da rein? 500 Leute? Keine Ahnung, aber wenig, ja. Gefühlt 500 Leute, heißt The Temple ist in Los Angeles. So eine kleine, was ist das, so eine alte Lagerhalle? Ja, sieht so aus, wie so eine alte Lagerhalle mitten in Los Angeles oder am Rande oder weiß der Kuckuck. Alles mit so Concrete und alles so rotten und dirty und gritty und so, finde ich alles ganz schön. Ja, finde ich auch gut. Das Büro von, ich weiß leider nicht, wie der Boss heißt. Ich habe den Namen mir auch nicht gemerkt, macht nichts. Der ist aber cool, das ist halt so ein klischeehafter Robert Rodriguez Mafia-Boss-Typ, ja, dem gehört der Schuppen, rennt er die ganze Zeit mit dem Geldkoffer rum, der Sieger bekommt 100.000, bla bla bla. Und das Büro von ihm ist direkt am Ring, was ich ganz goldig fand, in so einem Glaskasten. War ganz schön, dort gibt es dann auch mal so die ein oder andere Vignette mit Conan war das, ne? Der richtig schlecht aussieht, der Coach ist von Prince Puma. Nee, Conan ist der versucht da immer Leute mit reinzubringen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er nicht nur der Mentor oder Coach von Prinz Puma. Der versucht immer wieder so Leute reinzubringen und ist praktisch das Face gegen, wie hieß denn dieser Typ? Ich weiß es auch nicht mehr. Also gegenüber diesem Boss ist er praktisch so der Konterpart. Und er bringt dann immer mal wieder so Leute rein und stellt die praktisch gegen den Typen. Und ist dann, wie gesagt, so der Face. Und ich fand dieses Segment zwischen Conan und dem Typen und dem Boss, wo sie da in diesem Office sitzen, das fand ich großartig. Das war auch richtig geil produziert. Fand ich auch gut, aber Conan sieht schon richtig scheiße aus. Wie Vampiro auch am Commentary. Ja, aber das geht gar nicht. Aber ich finde, bei Conan ist es okay, da passt das irgendwie da so dazu, dass er da so sitzt und aus Mexiko irgendwie, also vermeintlich aus Mexiko, da die Talente ankart und so, dass ich finde seine Rolle, was ich in der ersten Folge jetzt gesehen habe, noch auch wirklich gut. Ja, ich fand's auch gut, wie er da mit seinem Gehstock rumhantiert hat und so. Und das fand ich auch wirklich gut. Auch diesen Chef da von dem Bums, der ist so ekelhaft schmierig, so klischeebeladen, so der Hardcore krasseste Villain-Stereotyp. Das fand ich auch wirklich ganz geil. Dann, dass das Ding noch bei Lucha Underground, dass es Intergender-Matches gibt. Das Match, also ich brauch's nicht. Das macht halt auch keinen Sinn. Das ist blöd, ja. Sie bauen Sexy Star oder wie die hieß, mit so einer Vignette tierisch auf und sie wird dann nach 60 Sekunden weggesquasht. Und der andere wurde gar nicht aufgebaut mit einer Vignette, ne, der Gegner. Das war ja der Typ, der mal bei Tough Enough dabei war und ziemlich früh rausgeflogen ist und als Indie-Superstar dahingegangen ist. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. wenn du es so machst, macht's keinen Sinn. Also warum sollst du Intergender-Matches machen, wenn du die Frau innerhalb von 60 Sekunden wegsquasht? Also der Hugo Savanovic, ne, den wir jahrelang bei der WWE hatten, der ist da wohl Spanish Commentary. Richtig. Der und Vampiro machen es auf Spanisch. Das kommt dann am Wochenende in den USA immer. Ah. Und auf El Rey kommt es praktisch in Englisch. Und sie nehmen auch alles nochmal komplett in Spanisch auf. Also die ganzen Vignettes werden nochmal in Spanisch aufgenommen. Das Einzige, was immer Englisch ist, ist die Ringsprecherin. Die macht das immer auf Englisch. Alles das ist andere auch ein Goldstück, ne? Wird, ja, geht so, oder? Ja, doch. Alles andere wird dann nochmal auf Spanisch aufgenommen. Der Prinz Puma ist ja Lucha Underground Champion. Ja, sie haben ja schon alles vorgetaped. Scheiße, verdammte Scheiße, das hätte ich jetzt, das ist so blöd jetzt. Ja, sie haben ja schon alles vorgetaped und bei den zweiten Tapings, also wo sie dann die oder weitere Wochen aufgenommen haben, nicht jetzt bei der zweiten Show, hat er sich da den Titel geholt. Viele haben ja auch verwundert sich die Augen gerieben, dass man dieses Match Johnny Mundo gegen Prinz Puma als erstes gleich bringt, weil das sind ja so eigentlich, das war eigentlich so der Aufhänger, dass man gedacht hat, die beiden in einem Match gegeneinander, das könnte man gut verkaufen. Ja. Das Problem ist nur, dass El Rey, ich glaube, 18.000 Zuschauer hatte oder so. Also 18.000? Ja, ganz wenig nur. Ganz wenig. Ach du Scheiße. Das Ding geht natürlich noch nicht so richtig durch die Decke. Wenn die einen geileren Fernsehsender hätten, wäre es bestimmt interessant zu sehen. Also ich sage jetzt nicht, dass sie der WWE gefährlich werden würden, aber es wäre halt mal interessant zu sehen. Das ist natürlich schon Nische, ne? Also ich glaube noch nicht mal so sehr, dass das eine extreme Nische ist, weil es ist eigentlich perfekt von der Länge. Ja, du hast relativ viel Wrestling in den 45 Minuten und die Storylines und so ist ja auch ein großes Problem bei der WWE. Die sind ja bei der WWE so ewig lang, diese Redesegmente und so. Und das ist hier kurz und knapp gehalten und du kriegst trotzdem im Endeffekt genauso viel Information, wie wenn Stephanie McMahon dir 16 Minuten das Ohr voll labert. Der Opener, den muss man mir mal erklären. Chavito gegen Blue Demon. Blue Demon kenne ich nicht, soll der übelste Icon sein in Mexiko, kenne ich nicht. Blue Demon Jr. gegen Chavo Guerrero. So ein Scheißmatch, du. Fandest du es gut? Ja, sie haben da ganz viel rausgeschnitten. Das Match ging in Wirklichkeit viel, viel länger und das, was sie dann übrig gelassen haben, damit konnte ich dann leben. Sag mal so. Also ich fand's das mit Sicherheit als Opener nicht bringt, da habe ich mir echt gedacht, hat das Roster nicht mehr? Ich bin ja gerade auf der Roster-Page. Ich bin mir relativ sicher, dass es zwei Gründe hat. Erstens mal ist Chavo Guerrero bekannt, sowohl in Mexiko als, oder für Mexikaner, muss man ja sagen, als auch für US-Amerikaner. Und zweitens mal ist dieser Blue Diamond oder Blue Diamond oder wie die den ausgesprochen haben. Ja. Obwohl, wie du schon richtig gesagt hast, so ein mega Lucha AAA Superstar. Und vielleicht ist das irgendwie so eine Art Dreammatch für irgendwelche AAA Fans. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also für mich war es okay. Es hat mir jetzt nicht wehgetan, weil ich erstmal dort Zeit hatte, mich mit diesem Ambiente so irgendwie auseinanderzusetzen. Also mit dem Ring. Das hat mir alles gut gefallen und so. Ja, dreckiger Ring und so mit so einem Azteken-Logo oder irgendwie in der Mitte mit so einem Aztekenkopf. Ja, ja. Das habe ich eigentlich alles ganz, ganz interessant und ganz gut gefunden. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht gewesen, dass da erstmal ein Match stattfand, das mich jetzt nicht voll in seinen Bann gefesselt hat irgendwie so. Ja, wie gesagt, für mich das einzige Problem ist die Kommentatoren. Also Matt Stryker geht für mich gar nicht. Ich mag den eigentlich, muss ich sagen. Und es ist jetzt auch wirklich nicht bei mir der Fall, dass ich, Alter, war's, Ezekiel Jackson hat am Ende Johnny Nitro oder John Morrison oder Johnny Mundo oder wie auch immer gesquasht und auch Ricochet und so. Aber das ist mir eigentlich egal. Wobei ich kann mit Ezekiel Jackson, so wie er da jetzt dargestellt wurde, relativ gut leben. Aber diese beiden Clowns, die er da dabei hatte und so, also das bewegt mich nicht zum Einschalten für die nächste Woche oder für morgen. Aber ich werde es definitiv machen, weil ich einfach daran glaube, eben wenn sie auf Twitter diese ganzen Bilder da posten, wie da irgendwelche Typen durch die Luft segeln und so, weil das will ich halt sehen, ne? Und ich hoffe, da werde ich mehr von bekommen. Und ich glaube schon, dass ich da auch mehr von bekommen werde. Also das ist das Einzige, weswegen ich einschalte, weil ich gut performtes Wrestling sehen will. Und aber nicht wegen diesen Storylines. Noch nicht. Da haben sie, glaube ich, auch charismatisch. Ja, es sind ja keine großen Storylines. Die Storyline jetzt, ne? ist ja einfach nur der Typ versucht, die besten Wrestler der Welt in seinem Ring zu versammeln und derjenige, der am geilsten drauf ist, kriegt die $100.000 sind's, glaube ich, oder? So, und das ist ja eigentlich die Hauptstoryline. Jetzt hat man mit Ezekiel Jackson im Endeffekt erstmal nur angedeutet, dass das hier offensichtlich der Mann ist, der, wir sollten den Namen mal irgendwann wissen, den Rücken frei hält. Ja. Aber so direkt eine Storyline, so im klassischen Sinne mit, du gehst mir auf den Sack, ja, du mir auch, ich hau dir jetzt aufs Maul, das gibt's ja jetzt noch nicht. Bislang. Nee, aber Johnny Nitro wurde ja schon mal gescrewt. Er hat ja eigentlich die 1000 Eier bekommen sollen. Ja, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, ob das prinzipiell jede Woche so ist, dass jemand diese Kohle da bekommt oder ob das also ein gewisser Zeitraum dann ist und danach entscheidet er sich, weil dass er ja jede Woche 100.000 vergibt, das ist, ich weiß nicht, da ist mir dann so ein bisschen, das kann ich nicht richtig ernst nehmen dann. Also so ein bisschen glaubhaft sollte es sein, finde ich irgendwie. Und wenn das so ist, dass da wirklich jede Woche da 100.000 weggibt, da finde ich das ein bisschen affig. Und dann hätten sie 10.000 sagen können. Ja, absolut. Aber mal abwarten. Also auf jeden Fall gucke ich mir die zweite Folge nochmal an und mal gucken, wie sie sich entwickelt. Also es ist für mich auf jeden Fall ein interessantes Nebenprodukt. Und neben NXT, Ring of Honor und TNA ist das eine weitere Wrestling-Show, auf die ich mich diese Woche freue. Ja, absolut. Ich werde auch einschalten. Bin gespannt. Von daher ist es schon mal gut. So, Hörerfragen. Gibt es dann jetzt auch schon den Champion diesen Donnerstag? Keine Ahnung. Weil du gesagt hast, bei der zweiten Ausgabe der Taping. Nee, ich habe extra dazu gesagt, dass das die zweite Runde von den Tapings war. Also sprich. Ach so, die zweite Runde. Ja. Also ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie die das dann alles zusammenschneiden. Das ist auch nochmal eine Frage. Bei TNA blickt ja auch kein Schwein mehr durch, wann da eigentlich jetzt welches Titelmatch und welcher Turn gesendet wird. Haben die eigentlich schon Bound for Glory 2015 getaped und 16? Ja, und zwar in der Sporthalle Dorsten zusammen mit der UFC haben sie sich da die Halle aufgetrennt mit so einem schwarzen Laken in der Mitte. Hast du Main Event gesehen? Nee, wir sind ja heute erst rausgekommen, Chris. Ich habe vor der Sendung kurz, tut mir leid. Ich habe vor der Sendung kurz ein bisschen im Main Event reingeschaut und sie haben den oberen Rang komplett abgehangen. Ja, das siehst du übrigens auch beim Sheamus Match. Nach 4 Stunden haben sich die WWE-Fans gedacht, jetzt reicht's mir aber auch, jetzt gehe ich nach Hause. Und sie mussten dann das Licht runterdimmen, als Sheamus gegen Rusev bei Raw. Hast du es gesehen, das Match? Ja, habe ich angeguckt. Und? Ja, war okay. Also Rusev kriegt immer schön Heat. Also ich habe damit kein Problem gehabt. Nur ich kann schon verstehen, dass jemand nach 4 Stunden dann mal irgendwann keinen Bock mehr hat auf Wrestling. Dann reicht's halt. Und dementsprechend mussten sie das Licht immer weiter runter dimmen, weil nach immer 4 Stunden Leute, würde mir auch so einiges auf den Sack gehen. Das stimmt. So, wir haben Fragen und bis vor wenigen Stunden war es nur eine, jetzt sind es dann doch noch ein paar mehr geworden. Jonathan P. Troipa, es kann eigentlich sich nur um das gescheiterte HSV-Talent handeln. Jonathan. Ach, okay, dann heißt er Jonathan P. Troipa. Der hat so dünne Beine wie so ein Kastanienmännchen im Prinzip. Das stimmt. Der hat ganz heute sein Geld. Ja, als Kastanienmännchen-Model. Als Kastanienmännchen-Model, genau. Im C&A muss man mal gucken, wenn man da an der Auslagen guckt, dann gibt's ja oft so Herbstdekorationen und die Kastanienmännchen, das ist oft Jonathan P. Troipa. Da freut er sich bestimmt. Gibt's da nicht. So, ich habe geklatscht vor Freude. Mr. P. Troipa schreibt, stellt euch vor, ihr seid ein Wrestling-Promoter. Ach so, Geld ich dachte, Podcast. Das spielt nämlich nicht keine vorstellen. Rolle. Welche 10 bis 20 Wrestler würdet ihr sofort verpflichten? Ja. Puh. Okay, spielt keine Rolle, sagt er, der Jonathan. Orton? Ja, Randy. Warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, sich über andere Wrestling-Promotions Gedanken zu machen. Ja, Ricochet würde ich reinnehmen. Ja, das wäre für mich jetzt niemand, wo ich jetzt davon ausgehe, dass der viel Geld einspielt. Für mich jedenfalls nicht. Nee, der wäre bei mir nicht dabei. Randy Orton bin ich mit dabei. Dann den Hulk Hogan, musst du mir helfen. Der eine, den ich so abfeier bei Ring of Honor. Du weißt, wen ich meine. Na, ich kann dir sagen, wen ich der von Ring of... Der farbige Bursche, sag doch mal schnell. ACH, meinst du? Nein. Was? Ich würde auf bei jeden Ring Fall... Ring of Honor, sag doch mal jetzt schnell. Ja, ich will gerade jemanden sagen von Ring of Honor, den ich nehmen würde, nämlich Adam Cole. Den würde ich sofort verpflichten von Ring of Honor. Den finde ich phänomenal. Für mich ein Skandal, dass der noch nicht in der WWE ist. Der müsste schon Champion sein. Also, das kann man übrigens auch nochmal dazu sagen. Wenn ihr euch dann dieses Champions vs. All-Star Match anguckt, Adam Cole ist eine Wucht. Ist eine absolute Wucht in diesem Match. Und auch sonst immer eine Wucht. Und da können wir auch eigentlich Mike Bennett noch mit dazu nehmen. Den finde ich auch geil bei Ring of Honor. Welchen Schwarzen denn? Der so einen französischen Namen hat? Oder wie heißt der? Französischen? Bei Ring of Honor. Ja, ich hab, war der im Opener von Stars vs. All Stars oder wie das hieß? Ach, Cedric Alexander meinst ja, du? Ja, den finde ich super. Ja, der ist schon gut. Aber ist das jemand, den du in deinen Top 20 hättest? Also Wrestler? Bei mir geht's nicht nach, wenn es danach ginge, wer das meiste Geld einspielt, wäre auch John Cena und so nee, dabei. Nee, nicht wer das meiste Geld einspielt, aber so deine Top 20 Wrestler, da ist der dabei. Ja, schon. Echt? Ich weiß nicht, also bei mir... Also ich tue mich schwer, weil es ist halt so schwierig, Leute zu finden, die sich unterscheiden. Also gerade wenn du jetzt in der WWE guckst, da gibt's halt viele, die sehr, sehr ähnlich worken und gleichermaßen so uninspiriert auch rüberkommen. Weißt du, weil es halt dieser WWE-Stil so ist. Deswegen komme ich halt zu so Ring of Honor-Leuten, weil die einen Ticken, Also sie unterscheiden sich halt von diesen ganzen WWE-Leuten. Wahrscheinlich wären sie in der WWE genauso unspektakulär wie, was weiß ich, Dolph Ziggler oder so. Mhm. Also unspektakulär meine ich jetzt nicht die Moves, sondern man sieht halt tausendmal, haben wir ja auch schon 100 Mal drüber gesprochen. Man sieht halt immer wieder dieselben Aktionen. So wie jetzt bei Dean Ambrose, diese Aktion, wenn er so halb aus dem Ring rauskegelt. Wo ich mir immer denke, wie dumm muss man eigentlich sein, wenn einem das 20 Mal passiert, so ein Schwachsinn. Dann lauf doch einfach gleich gegen das oberste Seil. Naja, aber hol doch Schwung damit, Slingshot Clothesline. Ja, machst du halt viel besser, wenn du direkt Schwung holst und nicht deinen Kopf da jedes Mal unter das oberste Seil durchziehen musst. Also würdest du so Schwung holen? Nee, würde ich nicht. So, einmal durch Zufall, dann würdest du denken, Mensch, da hab ich aber Glück gehabt. Beim zweiten Mal würdest du denken, ich trottel. Ich bin gerade auf unserer Page und sehe da diesen Survivor Series Banner. Da ist R-Truth drauf. Ja, da hat sich doch selbst reingeschnitten. Ach so. Weiß ich nicht. Mal gucken. Hinten links hat er sich nochmal reingemogelt ins Bild. Da ist er nicht mit Absicht drauf. Das geht nicht. Ach so, das Ding meinst du? Ja. Doch, doch, der war da mit dabei. Das habe ich aus YouTube rausgeschnitten. Aus YouTube rausgeschnitten? Ja, direkt aus YouTube. Da kommt mit dem Messer ran und hab's rausgeschnitten. Guck an. Ansonsten. Würd ich noch nehmen. Mensch, bei TNA würde ich wahrscheinlich so jemand. Ach nee, bei TNA würde ich glaube gar niemanden nehmen. Da interessiert mich wirklich jetzt doch, niemand. Der Fadi. Das ist für mich durch irgendwie. Ja, wenn der sich mal wieder vernünftig anziehen würde und ein bisschen vielleicht nicht mehr so ganz dicht sein würde, dann Jeff Hardy eine Bank. Das Problem ist, wenn ich wirklich so die Top 20, da habe ich echt ein Riesenproblem, die zusammenzustellen. Mhm. Ich habe nämlich so direkt keine Top 20. Ich auch nicht. Also wenn ich ein Wrestling-Promoter wäre, und Geld spielt keine Rolle, dann wären schon die Top-Leute, die jetzt in der WWE so zu finden sind, bei mir auch im Roster und gespickt mit ein paar Indie-Wrestlern, die ich gut finde, hab's ja gerade eben gesagt. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, so Leute wie die Briscoes einfach, also dann macht ja auch wieder, muss ja auch dein Produkt dementsprechend ausgerichtet sein. Die Briscoes machen ja in der WWE aktuell keinen Sinn. So. Nee. Chris Sable würde ich mir zum Beispiel noch shoppen. Stimmt, den magst du ja auch. Ja, finde ich super. Ja. Ansonsten wird's schwierige eng, Frage, ne? Jonathan. Ja. Arbeite du mal weiter an dein Holzbeinchen. Wir überlegen uns noch ein paar Fragen. Antworten meine ich natürlich. So, dann gab es eine Frage kurzfristig hier über WordPress. Ah, hier, vom Buttermann. Moin, Jungs. Das Raw Main Event, beziehungsweise das Ende der Show, endet seit Wochen immer mit Matches der Authority gegen die Faces. Ich finde es so langweilig und berechenbar, was da abläuft. Könnte man nicht zur Abwechslung andere Wrestler, wie zum Beispiel Mid-Cardlern, öfters mal im Main Event die Chance geben, zu zeigen, was sie können? Hätte das United States Titelmatch, was auf dem Network lief, perfekt dafür gehalten. Also er hätte das dafür perfekt gehalten. War wahrscheinlich nur wegen dem Free November, wegen der Free November Aktion auf dem Network. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Grüße aus dem Norden, Buttermann. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ich würde die Paarung Sheamus gegen Rusev ist per se für mich persönlich hart langweilig, muss ich sagen, weil ich Sheamus überhaupt nicht mag. Aber grundsätzlich ein United States Match, Championship Match ins Main Event zu packen, finde ich phänomenal, die Idee. Wenn natürlich die Paarung passt. Und damit meine ich nicht, dass da John Cena gegen Randy Orton um den US-Titel antritt, sondern einfach zwei Typen, meinetwegen auch einer Dolph Ziggler gegen einen, keine Ahnung, gegen irgendwen, gegen einen, der ein bisschen interessant ist, gegen Ambrose oder so, nur mal mehr zwei Namen zu nennen. Aber sowas, um dem Titel Mehrwertigkeit zu geben, ins Main Event zu packen, das fand ich großartig. Weißt du noch, wie damals, wie riesengroß der Aufschrei war, als Trish Stratus gegen, war das gegen Lita? Ja, war gegen Lita. Im Main Event stand. Und ja, das war klar. Auch geil. Da wird bis heute noch von gesprochen. Aber ich glaube, also ich hatte bei Raw auch ganz kurz mal so die Hoffnung, dass sie dem Intercontinental-Titel mehr Bedeutung verleihen wollen als... Weil Ziggler jetzt da... Nee, weil Seth Rollins dieses Match bekommen hat und ich dachte, okay, der wird das gewinnen, wäre eine Möglichkeit, er gewinnt das Match und kann damit diesem Intercontinental-Titel ein bisschen mehr Wertigkeit verleihen, gerade weil ja auch Brock Lesnar aktuell nicht da ist. Ja. Natürlich haben sie das so nicht gemacht, logisch, keine Frage, sie haben Dolph Ziggler zum 70. Mal in Folge besiegt als Intercontinental Champion, aber danach bei einem weiteren Segment so dargestellt, als wäre er wirklich eine Riesenbedrohung für die ganze Authority. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig. Aber zurück zu diesem Thema. Ja, also Das nervt mich auch tierisch, aber hauptsächlich, weil wir keine Finishes bekommen. Also diesmal haben wir eins bekommen mit Seth Rollins, der dann Randy Orton besiegt hat. War ich überrascht. Ich war auch überrascht, aber es machte natürlich Sinn. Wobei man hätte auch sagen können, man hätte es auch genauso gut andersrum machen können. Man hätte auch Randy Orton das Match gewinnen lassen können und danach hätte es die Aktion, gut, so macht's mehr Sinn, dass er dann wütend ist und und Rollins nochmal ein bisschen stärken, das macht schon alles Sinn. Ja, also das, ich war auch überrascht, dass sie es clean machen, aber es ist okay. Ich finde es ganz okay. Natürlich, ich würde es auch besser finden, wenn sie mehr Typen, die immer nur so einfach so nebenbei laufen, wie eben jetzt mittlerweile schon Dean Ambrose. Mal ganz ehrlich, das war auch eigentlich traurig, dass er da den Opener hat und dann keine Rolle mehr gespielt hat. Und vor 2 Wochen war noch mit das hotteste Ding bei Raw. Ja, also, ich fand aber diese Situation mit Vince und Ambrose fand ich ganz schön, als sie sich da. Ja, das war okay, aber es ist halt, man merkt halt ganz genau, wo die Richtung hingeht für Dean Ambrose. Es ist halt kein Top-Guy in der WWE. Es ist ein Mid-Kader. Mehr ist er nicht. Und die Geschichte mit Bray Wyatt, muss man auch dazu sagen, der ist genau das Gleiche, was er davor war. Da hat sich auch nichts getan. Gar nichts. Er ist genau derselbe Vollidiot. Und der wird auch kein großer Star werden, das schwöre ich dir. Der wird keine große Nummer. Wer wird kein großer Star? Bray Wyatt wird keine große Nummer. Was war denn das eigentlich mit Zack Ryder für eine gequirlte Scheiße. Da habe ich schon wieder vergessen. Tweet. Ich wusste gar nicht, dass der dabei war. Ja, mit dem Tweet, der hier, John Cena, Bro, ich bin immer bereit und so. Also. Nee, aber ich würde das gut finden. Und übrigens hat heute Jim Ross in seinem Podcast nochmal was wirklich Cleveres gesagt. Er hat gesagt, WrestleMania ist für sich eine Marke. WrestleMania kaufen sich die Leute Tickets, ohne zu wissen, was bei WrestleMania stattfindet. Das ist ähnlich wie der Super Bowl. Du kaufst dir ein Ticket beim Super Bowl und weißt ja auch nicht, welche Teams da dann antreten werden. So. Und er sagt, das ist eigentlich die perfekte Bühne, um mal jüngere Leute einzusetzen und einen großen Spot zu geben. Mhm. Weil die meisten Leute fahren da sowieso hin, weil halt WrestleMania ist. Was? Cena Wyatt? Ja, aber das ist ja nicht im Main Event gewesen. Nee. Also es geht ja darum, dass du mal junge Leute mit einer geilen Fehde im Main Event von WrestleMania siehst. Das hast du ja eigentlich nicht. Da hast du ja dann immer deine üblichen Bekannten. Gut, Daniel Bryan hat natürlich jetzt letztes Jahr da zwar einen Titel gewonnen, aber er wurde ja auch Triple H, Batista und Randy Orton wirklich mit den Leuten da zusammengesteckt, die gefühlt seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle mitspielen bei der WWE. Und ich finde es auch, also man könnte da ruhig mal, um jetzt wieder auf Raw zu kommen, ruhig mal den Mut haben und unbekanntere oder Midcard-Leute da einen besseren Spot geben, weil viele gucken sich Raw so oder so an. Sonst hätten die nicht immer noch über 3,5 Millionen Zuschauer oder diese Woche wieder 4 Millionen Zuschauer bei dem scheiß Produkt. Also schlimmer kann das auch nicht sein. Nee, das stimmt. Ja, deswegen, Buttermann, wir sind ganz bei dir. Mehr Mut, so ist es. Der Sebastian hat uns geschrieben, hallo Ricky, hallo Chris, anbei ein paar Fragen von mir. Seht ihr den Fortbestand der WWE gefährdet, falls die Network-Abos in den nächsten 2 bis 3 Jahren immer noch auf der Stelle treten? Man macht Verlust und ein Weg zurück zu den Pay-Per-Views scheint unmöglich. Oder wie will man einem Kunden einen Anstieg von 10 auf 50 Dollar erklären? Also wichtig ist erstmal, sie müssten noch nicht mehr hochgehen auf 50 Dollar. Es würden 15 oder 17 Dollar ungefähr reichen. Und zweitens, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Network auf lange Sicht ein Erfolg werden wird und die WWE muss sich da keine Sorgen machen. Sie könnten ja zum Beispiel, um Kosten zu drosseln, auch sagen, gibt halt keine 12 Pay-Per-Views mehr, sondern es gibt halt nur noch 6 Pay-Per-Views. Hättest du auch nochmal Kosten gedrosselt. Also nichtsdestotrotz war ja die Frage vom Sebastian, was passieren würde, wenn das Network völlig scheitert, ob die WWE als solches dann in Jeopardy wäre. Nee, er sagt, wenn die Abos nicht steigen im Vergleich zu, also wenn es immer bei diesen 7 und das wird die Zahl sein, zwischen 700 und 1 Million, mehr wird das nicht werden. Glaub ich nie, nicht. Meinst du nie? Ja, halt immer mal wieder so pieken halt. WrestleMania wären es mit Sicherheit mehr, aber so im Schnitt wirst du irgendwo zwischen 700.000 und 1 Million Abonnenten sein, glaube ich. Weil, ja, ganz ehrlich, alle Hardcore-WWE-Fans haben das Network. Ja. Auch in Deutschland. Das hast du doch an diesen Zahlen gesehen, die da vom Ausland kamen, mit 28.000 neue Abonnenten aus dem Ausland. Diese Zahl sagt ganz klipp und klar, alle, die dieses Network wollten, haben einen Weg gefunden, dieses Network zu bekommen, auch im Ausland. Weil sie haben gefühlt 6 Milliarden Länder dazu geaddet und 28.000 Abonnenten dazu gewonnen. Das ist ja irgendwie unverhältnismäßig, würde ich jetzt mal so behaupten. Also das, diese Zahl sagt für mich, dass die Leute, die es aus dem Ausland wollten, das über irgendwelche Proxys sich schon besorgt haben. Mhm. Teilweise natürlich dann werden dann auch noch in England nochmal ein paar dazukommen und auch in Deutschland, dann lass es mal irgendwann 50.000 aus dem Ausland sein, aber da kommen jetzt nicht nochmal 500.000 dazu. Deswegen, ich glaube, das wird sich so einpendeln bei, ja, vielleicht wird es 1 Million im Schnitt, aber so, ich glaube nicht, dass das die mal irgendwann bei so utopischen Sachen sind wie bei 2 Millionen. Das glaube ich nicht. Ja. Also ich glaube aber auch nicht, dass die pleite gehen werden. Also das Network ist der richtige Weg und sie werden Möglichkeiten finden, Kosten zu drosseln. Warte mal ab, was mit Brock Lesnar passiert. Auch da ist das Network für die WWE ein sehr guter Indikator, weil sie können jetzt ganz genau gucken, wie viel macht es eigentlich aus, dass Brock Lesnar bei einem Network-Event, sage ich jetzt mal, dabei ist, also bei so einem SummerSlam oder bei so einem Royal Rumble. Und wenn sich das nicht aufgeht mit den Kosten, die sie haben, ja, also wenn du einfach nicht diesen Boost hast durch Brock Lesnar, dann werden sie wahrscheinlich auch solche Stunts mit 5 Millionen für ein Jahr für so einen Part-Time-Wrestler nicht mehr machen, weil sie es halt nicht rentiert. Mhm. Und da kannst du auch noch Kosten einsparen. Ja, und dann kann man noch den Ring kann man halb so groß machen und ja, siehst du ja, bei TNA kannst du in so Turnhallen gehen. Die Leute, die den Ring aufbauen, sind gleichzeitig das Publikum, Wrestler und Ringcrew. Nee. Wäre natürlich auch eine Lösung, ne? Wenn man den Ring einfach größer macht, dann geht die Menschen weniger Sitzfläche. Achso, das stimmt. zweite Frage. Aus welchem Grund hat die WWE so leichtsinnig ihre große Einnahmequelle Pay-Per-View aufgegeben und das Network zu einem Kampfpreis etabliert? Aus welchem Grund haben sie das gemacht? Ja, den Grund weiß ich sogar. Sie hatten diese komische Umfrage, das weiß ich noch, als ich die WWE-News gemacht habe. Sie hatten diese aber witzige Umfrage, wo sie auf diese Zahl kam von, oh, da haben wir uns noch drüber lustig gemacht, 4 oder 5 Millionen Leute, die sich angeblich das Network in den USA holen würden. Mhm. Weißt du noch, da haben wir uns auch drüber lustig gemacht. War das nicht, das war eine ganz absurde Zahl. Die war völlig bescheuert. Und ich glaube, da haben sie sich von blenden lassen, von dieser Umfrage und haben sich gedacht, ey, also komm, wenn es ganz scheiße läuft, dann sind es nur 1,5 Millionen. Aber eigentlich sind uns 3 Millionen, sind uns jetzt schon sicher an Abonnenten. Weißt du? Und dann war es dann doch eher eine Bauchlandung. Ja, glaub, und ein Faktor war mit Sicherheit auch, dass einfach die Streaming-Networks die Zukunft sind. Und die WWE, muss man ja sagen, schon grundsätzlich Vorreiter in so welchen technischen Sachen sind. Mit HD und so waren sie auch relativ früh dabei. Ja, das natürlich, es ist die Zukunft, aber er sagt natürlich ganz richtig, wieso mit so einem Kampfpreis, wieso setzt du den niedrigsten Preis an? Weißt du, also das ist die Frage. Und vor allen Dingen etablierst dieses 9,99 auch noch mit Chance. Also die können halt nicht mehr weg von diesen 9,99. Kannst du nicht mehr machen. In keine Richtung. Das ist, wäre es nicht besser gewesen, wenn man einfach nur ein Network für Hardcore-Fans erschaffen hätte, alte Pay-Per-Views, Weeklies, Total Divas, NXT etc., so wie es die UFC mit dem Fight Pass gemacht hat. Ja, absolut. Ich hätte es halt so versucht zu machen, dass ich nach und nach aufbaue und gerade so Pay-Per-Views, so B-Pay-Per-Views dann mit dazu nehme oder so. So nach und nach hätte ich das dann aufgestockt mit aktuellem Zeug. Genau. Es gab ja auch immer die Gerüchte, dass die Big Four noch Pay-Per-View sind ja, und der Rest. Oder so. Genau. Der Rest ist mit dabei und dann von mir aus auch für, ey, mal ganz ehrlich, selbst für $15 hätte man das gemacht. Ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, wenn das Network bei Sky kommt, dann hole ich mir wieder Sky. Das wären 30 ja. Euro gewesen. Ja. Und selbst das hätte ich gemacht. Ja. Und ich glaube, auch viele Hardcore-Fans in den USA wären bereit gewesen, $20-30 locker zu machen fürs Network. Ja. So, was haben wir sonst noch hier? Man liest immer wieder, dass Wrestler angeblich im Doghouse sitzen. Bei Cesaro kann man dies aber mittlerweile nicht mehr leugnen. Ja. Anscheinend ist die Aussage, die Leute hätten es satt, Cena oder Orton im Main Event zu sehen, tatsächlich der Grund dafür. Findet ihr es gerechtfertigt, wie man mit Cesaro umgeht, wie mit Cesaro umgegangen wird und findet ihr es kindisch, dass die WWE solche angebrachte Kritik mit einer derartigen Demütigung bestraft? Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen macht weiter wie bisher. Liebe Grüße, Sebastian. Ich muss jetzt mal was sagen. Ich finde das völlig richtig, was die WWE da macht. Und erstens, weil ich Cesaro abgrundtief langweilig finde. Abgrundtief langweilig. Matches, Promos, alles. Langweilig bis zum geht nicht mehr. Und du bist Angestellter in einem Betrieb und machst in der Öffentlichkeit, ich glaube, es war in der Liverpooler Zeitung oder sowas, ne? Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Gibst da ein Interview und was nicht autorisiert war, zum einen. Und sagst da auch noch, dass die beiden Topstars, die dann bei Hell in a Cell gegeneinander antreten, dass das kein Mensch mehr sehen kann. Wenn er wenigstens sagen würde, ja, irgendwie durch die Blume, dass das mal an der Zeit wäre, dass man da eventuell mal andere Leute etabliert. Aber er hat ja wirklich gesagt, dass das zum 600. Mal oder so hat er das gesagt, dass das nicht mehr ginge und so und dass das kein Mensch mehr sehen kann. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und da muss man doch sagen, dass Cesaro das dümmste Drecks-Mistschwein auf der Welt. Weil, Junge, bleib lieber in der WWE in der Midcard, auch wenn dich das nicht befriedigt, aber die einzige Option war, zu Lucha Underground zu gehen oder so, um es jetzt mal ganz hart zu sagen, weißt du, und 43 Euro am Abend zu verdienen, so, also, gebe ich dir prinzipiell recht, aufpassen. Ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Thema, also ist so offensichtlich, dass ich jetzt als Außenstehender sagen muss, ja, schön, dass du es uns auch nochmal sagst, aber das weiß nun wirklich jeder, dass dieses Ding durchgekaut ist. Richtig. Was ich aber richtig finde, ist, dass du eine gewisse Linie durchziehen musst. Ja, also lässt du es bei Cesaro durchgehen, als nächstes labert dir halt, was weiß ich, Zack Ryder so einen Scheiß raus. So, und du musst da irgendwo, denke ich mal, schon eine harte Linie fahren, ja, aber richtig. Andererseits finde ich die Aussage noch nicht so schlimm. Ich finde die jetzt wirklich nicht so schlimm, die Aussage, dass ich ihn dafür punishen müsste. Nee, er sagt, ist, ich habe keinen Bock, ständig dieses selbe Match zu sehen und ich möchte jetzt mal meine Chance haben. Ja, also, das geht nicht, die Aussage. Ja, ich finde, ich finde es okay, wenn er das so sagt, weil er selber der Meinung ist, er könnte mit einer Chance, die man ihm gibt, was anfangen. Deswegen, ich finde es richtig, dass sie ihn bestrafen, aber ich finde es auch nicht so schlimm, was er da gesagt hat. Bestrafen kann man es auch anders machen. Ich meine, du schadest dir ja letzten Endes wieder selber. Du nimmst Cesaro völlig aus dem Rennen und es gibt ja Leute, die den gut finden. Ich bin jetzt auch kein großer Cesaro-Fan, aber es gibt dann und wann schon Matches mit ihm, die ich mir ganz gerne angucke. Aber ich gebe dir absolut recht, diese Promos und so, obwohl da gibt's manchmal auch den einen oder anderen Spruch. Ich finde, Cesaro ist schon noch ein Typ, den man hinbiegen könnte zu einem, der mir sehr gut gefällt. Da ist Potenzial da. Er hat den Look, er hat am Mic die Skills, die sind natürlich jetzt aktuell in diesem Gimmick nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber man merkt, dass er ganz clever ist und ein gutes Delivery hat und so. Mhm. Und im Ring zeigt er viele gute Aktionen und hat dann immer mal wieder so sinnbildlich, ist halt sein Finisher, so ein Scheiß dabei, wo ich dann so denke, oh, das geht gar nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Cesaro das größte Problem in der WWE ist. So, also da gibt's andere, die ich schlimmer finde als richtig, ihn. Richtig, ja. Ja, richtig. Aber ja, letzten Endes ist es auch scheißegal, weil wir sind uns dann, denke ich mal, auch darüber einig, dass wenn Randy Orton das gesagt hätte, natürlich jetzt nicht über sich, aber so eine ähnliche Aussage getroffen hätte, dass das relativ wenig Konsequenzen für ihn gehabt hätte. Deswegen, da gebe ich dir wieder recht, vielleicht hätte sich Cesaro einfach auch ein bisschen cleverer verhalten müssen und das so ein bisschen durch die Blume sagen müssen. Ja. Oder suffisanter einfach so. Ja. Aber indem man natürlich da direkt den Laden anpisst, der momentan eh Schwierigkeiten hat, die Ratings waren nicht gut und die kannten natürlich auch schon die Network-Zahlen, da kann ich schon verstehen, dass die WWE sagt, weißt du was? Dann guck halt mal, wie es ist bei Superstars. Ja, ja, richtig, ja. Also ich finde, ich kann die Tour, die WWE da fährt, absolut verstehen. Plus, dass ich den Typen komplett scheiße finde. So, Fragen sind beantwortet. Dann kommen wir jetzt zum besten Segment der Welt. Zum Rating? Nee, nicht zum Rating, zum, wie heißt das? Ranking. Ranking, so heißt es, ganz genau. Ich muss nur jetzt hier wieder freigeben, dass ich überhaupt das Ergebnis sehe. Weil diese Woche habe ich mich da relativ wenig drum gekümmert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und habe erst am Montag gesehen, Mensch, ich muss ja noch auf Facebook schreiben, dass es ein Ranking gibt. So. Jetzt gucken wir mal, ob auch überhaupt welche abgestimmt haben. Letzte Woche standen zur Auswahl. Ja. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Randy Orton. Dean Ambrose, Seth Rollins, Paige, Dolph Ziggler, Mark Henry, Bray Wyatt und JBL. Und es ist wirklich vernichtend eindeutig. 43 Stimmen bekommt Randy Orton, 43 von 80 abgegebenen Stimmen. Dann kommt Paige immerhin auf der 2 mit 9 Stimmen. Genauso viele wie Mark Henry. Ja, Applaus, Applaus. Ja. Auf Platz 3 dann Dolph Ziggler mit sage und schreibe 6 Stimmen. JBL bekommt 4 Stimmen. Bray Wyatt, Dean Ambrose und Seth Rollins jeweils 3 Stimmen. Das war das von letzter Woche. Ich merke schon, dass ich da nur eine Antwort pro Gast zulasse. War die richtige Wahl. Da hat das Ganze ein bisschen mehr Relevanz. Ja. Gott sei Dank hast du das erst gemacht, nachdem Paige da ihren glorreichen Sieg letzte Woche eingefahren hat. Denn den hat sie sich verdient. Den hat sie sich verdient, sagst du. Richtig. So. Und die anderen zwei Typen, die ganze Zeit da gepostet haben. Die gehören, oh, ich sehe gerade was. Wir haben ja jetzt das neue Ranking diese Woche. Bei mir auf der 5, ich muss es gleich direkt sagen, weil es so schön passt, Paige. Paige. Was, warum? Wieso? Main Event Match gegen Natalia fand ich super. Letzte Woche Main Event Natalia gegen Paige mit Tyson Kidd am Kommentatorentisch. Ja. Fand ich hervorragend, das Match. Natalia war bei mir auf der 6. Baron Corbin übrigens auf der 7. Hat's auch nicht. Wie findest du das mit dem 20 Count? Ja, das fand ich super. Hat mir zum ersten Mal, seitdem der Typ da ist, hat's bei mir geklickt. Das allererste Mal. Also sonst fand ich den okay, war halt da, hab mir da nicht so viel draus gemacht. Aber diesmal hat er bei mir geklickt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es nächste Ausgabe ist. Aber was natürlich viel wichtiger ist, dass jetzt zum ersten Mal so richtig Paige bei dir geklickt hat. Ja, ich fand das Match hervorragend. Ich hasse es halt, wenn sie so rumschreit und so. Das ist nicht so mein Ding. Ja, aber sie hat schon einen gewissen Standard jetzt im Ring, ne? Ja, die gehört mit Natalya wohl zu den AJ auch, zu den besten Wrestlern, Charlotte, die wir gerade da haben. Ja, gut, klar, Charlotte sowieso. Charlotte ist eine andere Kategorie, also da hält auch keine Paige mit. Also Charlotte ist das Beste, was es im Ring gibt, frauenmäßig, in der WWE, bei Raw und SmackDown und NXT. Weiter kann ich nicht einschränken. Aber toll, dass du Paige einen Punkt gibst, denn ich gebe diese Woche keinen. Kannst du mal sehen. Ich war selber überrascht, aber es ist tatsächlich so gekommen. Bei mir auf der 5 Seth Rollins, wegen stetig guter Leistungen. Das ist gut. Kriegst auch mal das ein ist Bienchen. So, wie er hat sich bemüht. Ja, naja, ich kann mit Seth Rollins als Punkteträger ganz gut umgehen. Ich finde, er, gerade jetzt auch bei diesem Curbstorm zum Schluss bei Raw, er bringt diese Rolle, dass ich ihn hasse, super rüber. Also ich hasse den dann wirklich. Nicht, weil ich jetzt da Angst um Randy Orton habe, sondern weil er mir auf den Sack geht. Und genau das soll er ja tun. Er soll einen ankotzen. Und das soll das Arschloch sein, das immer dafür sorgt, dass ich halt nicht das bekomme, was ich will. Dass Randy Orton, den ich gerade super geil finde, der gerade richtig bei mir in der Gunst steckt und auch bei den Zuschauern, dass er dafür verantwortlich ist, dass Randy Orton diesen Spot verliert. Und so zieht er Heat. Das macht er hervorragend. Finger auf den Charts bei uns. Und gefühlt wird The Rock, er kommt definitiv ins Wanken, so gefühlt, nach dieser Raw-Ausgabe von Randy Orton auf Platz 2 und auf Platz 3. Weißt du, wer da schon ist? Nee, aber Randy Orton ist auf Platz 1 insgesamt. Insgesamt auf 1? Du bist wahrscheinlich auf der Oktober. Ah ja, okay, stimmt. Ah, dann ist sie nur noch auf 4. Aber na egal, sie bekommt ja jetzt einen Punkt. Sie bekommt einen Punkt. Ja, wir können das sowieso mal hier kurz kundtun, wer da wo ist in unserem Overall-Rating. Also auf der 1 ist aktuell Randy Orton mit 303 Punkten, dann The Rock mit 274 auf der 2, Paul Heyman, man höre und staune, mit 198 Punkte auf der 3, Chris hat schon gesagt, Paige mit 177 auf der 4 und einen mache ich noch, Sami Zayn mit 153 Punkte, auch überraschend auf Platz 5. Hatte ein Match bei Main Event gegen Tyson Kidd. Das habe ich nicht gesehen, das Match, aber ich habe gesehen, dass er dieses Match hat. Schönes Match. Davon gehe ich aus. Ja. So, achso, ich bin ja dran. Und die Arena, weiß nicht, wo die war, die haben die Ole-Ole-Chants angestimmt. Das heißt also, auch das größere Publikum der WWE kennt den schon mal zumindest. Ja, es ist ja auch bei NXT immer zu hören gewesen und das wird da auch dazu beitragen, denke ich mal. Ja, aber du weißt, der NXT, das ist ja schon so ein bisschen seine eigene Welt. Ne? Das hast du, diese Emma-Lucian-Geschichte hat ja überhaupt nicht dann auf der großen Bühne funktioniert. Und ja, also mit Bray Wyatt hat es ja funktioniert, dass man den von der kleinen NXT-Arena in die großen Shows packt und vielleicht auch oder hoffentlich mit Sami Zayn. Ja, ist natürlich auch, muss man ehrlich mal sagen, also es ist eigentlich auch keine Überraschung, dass Sami Zayn in der WWE auch erfolgreich sein könnte. Ich hoffe nur, dass er nicht so ein Tyson Kidd da sein. Entrance-Song plus muss. Look plus, dass er auch ganz charismatisch aussieht. Also ich glaube, das könnte was werden. Ich bin gespannt. Es kann natürlich nur noch von der WWE verhindert werden. Ja. Auf Platz 4 bei mir und 3 Punkte bekommt Rusev Machka. Also Rusev macht mir immer wieder Spaß. Es ist einer der Heels, die ich wirklich gerne sehe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er eine Promo hält, wie er immer den Namen seines Kontrahenten sagt. Sheamus, Big Show, Mark Henry. Es ist immer derselbe Diktus, den er da anwendet. Und ich finde den Typen hervorragend. Und seitdem er diesen United States Titel hat, habe ich mir sofort den Gürtel bestellt. Ich bin einfach jetzt ein Fan des United States Championships. Und ja, Rusev, 3 Punkte. Hoffentlich wird er jetzt umdesignt in Russian Federation Championship. Das wäre cool, wenn sie einen Putin drauf machen auf dem Gürtel. Ein Spinner-Putin. Ein Spinner-Putin drauf. Putin? Ach so, übrigens, genau. Ich habe neulich einen alten Blue Moon gehört, einen sehr alten Blue Moon. Da hat einer angerufen und der hat über Putin gesprochen. Der hat immer gesagt, Putin. Er hat immer gesagt, Putin. Vielleicht war ich das. Nee, das war wirklich das war so ein Polit-Talk mit, damals noch mit Jürgen Kuttner. Ich sag, komm hoch, da gibt's ja jetzt den Pudding, der kommt immer hoch. Ja, wer? Der Pudding, der kommt jetzt immer. Ja, meinst du Wladimir Putin? Ja, Wladimir Pudding. Also, geil gewesen, Wladimir Pudding. Das ist noch so, Wladimir Pudding. Das finde ich auch gut. Das ist ja auch schon, dass du das nochmal schnell hier in der 125. Ausgabe von MMA Radio /9PG auflesen konnten. Der hat ja den Golfschlag erfunden, ne? Das Putting. Ach ja, genau. Das hat er gemacht, ja. 3 Punkte, Chris, bei dir? Wer? Auf 4. Ja. Dean Ambrose. Oh, das ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Hat er sich wirklich mal verdient? Ich fand den Stardom mit Vince sehr charmant. Ich fand auch das Match, die er grundsätzlich immer abliefert, ganz nett. Ich muss sagen, ich habe den Hexenritt bei SmackDown abgefeiert. Das war ganz lustig, ja. Also ich fand auch diese Aktion von Cesaro toll, als er in der einen Hand Dean Ambrose hatte, in der anderen das Skelett. Also ja, stimmt, den Double Suplex. Ja, das fand ich auch ganz gut. Also das war schon ein unterhaltsames Match. Vladimir Dean Ambrose, Pudding. Ja, hat's diese Woche bei mir nicht in die Charts geschafft. Dafür Vladimir Pudding? Daniel Putting hat es auch nicht geschafft. Dafür aber einer, der ist eigentlich gebucht bei mir in den Top 5. Es handelt sich dabei natürlich um Tyson Kidd, der sich als Kommentator bei Main Event für mich auch wieder ausgezeichnet hat, bewiesen hat, dass er sehr wohl ein Micwork hat und sogar ein sehr gutes. Ich fand das großartig, wie er da dieses Match dann immer so mehr oder weniger beiseite gewischt hat und nur über sich geredet hat. Tyson Kidd ist echt eine Wucht. Ich muss mal gucken, ob der nach Frankfurt kommt. Vielleicht fahre ich wirklich nur nach Frankfurt. Tyson Kidd finde ich so großartig. Ja, Sami Zayn gegen Tyson. Ich habe mir gestern die Braunschweig-Karten mal angeguckt, die wahrscheinlich dieselbe wie Frankfurt sein wird. Und Tyson Kidd gegen Sami Zayn ist. Das wäre schön, ja. Bestimmt der Opener. Schön. Vielleicht schöner Opener. Ja, ich würde es auch gerne als Main Event sehen, um den WWE-Titel. Oh. Ja, was sagst du denn da? Das ist so. Bacon. Warum machen sie das nicht mal? Ein Bacon-Title. Also Interims. Ist diese Woche bei Ring of Honor zurückgekehrt der allseits beliebte Matt Sydal, besser bekannt als Evan Bourne. Ach, guck mal an. Ist wieder da. So, jetzt bei dir auf der 3. Auf der 3 ist bei mir Dolph Ziggler. Da. Weil ich das ganz schön fand, als die Authority jetzt bei Raw mit Dolph Ziggler dieses Programm hatte, da wirkte Dolph Ziggler auf mich so ein bisschen wertig. So, weißt du, er hat Aufmerksamkeit bekommen und er, dass er dann natürlich gegen Seth Rollins verloren hat, so ein Scheiß. Aber Dolph Ziggler, ich kann verstehen, wenn man dem überhaupt nichts abgewinnen kann, aber ich finde den wieder interessanter, auch wenn er eigentlich belanglos ist, aber ich fand das wirklich ganz schön, das Segment mit der Authority. Also mit der Wertigkeit gebe ich dir natürlich recht. Also das ging mir auch so. Und das Problem für mich war halt, dass dieses Segment so vorhersehbar war, dass sich Triple H da einen so abmüht und man wusste genau, was passiert. Geiler hätte ich es gefunden, wenn er drauf eingegangen wäre und es hätte später irgendwie diesen Twist gegeben irgendwie noch. Weißt du, dass das ein bisschen cleverer gemacht hätte. Das war halt einfach so vorhersehbar. Aber es war, ich habe schon Schlimmeres gesehen. auf der 2 ist bei mir Randy Orton. Randy Orton auf Platz Nummer 2. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Großartig. Seine Matches sind toll und die Promos sind toll. Überhaupt Randy Orton in der aktuellen Verfassung wunderbar. Leider müssen wir uns jetzt ein paar Wochen ohne ihn zufriedenstellen. Aber da können ja mal die anderen Superstars scheinen. da wird einfach schon schlecht bei dem Gedanken. Bei mir auf Platz 2 Triple H, wegen diesem eines der besten Backstage-Segmente der letzten Wochen. Randy Orton, Triple H, als Triple H versucht hat oder es anscheinend auch erst zunächst einmal geschafft hat, ihn ins Team Authority für die Survivor Series zu bekommen. Übrigens, glaubst du, dass Triple H in den Ring steigen wird? Eben auch wegen dieser Network-Geschichte? Bei der Survivor Series meinst du? Ja. Meine ich, ja. Ja, ja, ich überlege. Also ach so, Entschuldigung. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er das machen wird. Aber jetzt, da sie dann versucht haben, da die ganzen Leute zu rekrutieren, glaube ich irgendwie nicht. Aber es wäre natürlich geil, wenn sie irgendwie sowas machen würden mit Also was würde ich, ja nicht reingehen. Was ich gemacht hätte, wäre gewesen, dass man uns so angedeutet hätte, dass Randy Orton trotzdem jetzt noch mit dabei, also dass man, naja gut, ich fand das jetzt schon geil, wie sie es gemacht haben, aber ja. Ich hätte es irgendwie so gemacht, dass Randy Orton sich erst ganz kurzfristig, am besten noch nach dem Entrance bei der Survivor Series, sich für Team Cena entschieden hätte und sich dann Triple H die Buchse ausgezogen hätte. Ja, ja, genau. Sowas in der Art, aber kann mir das vorstellen, dass er dann nochmal ein Match bestreitet. Gerade so ein Survivor Series Match ist ja sollte kein Problem sein für überragend Hunter. Oder überragend diese Promo. Fandest du die nicht stark von Triple H? Bei mir auf der 1 ist Triple H. Und ich fand auch, dass das Ding die Gesichtsausdrücke von Orton, dass er sich dann immer so geschüttelt hat und denkt sich, ja, okay, eigentlich vielleicht doch gar nicht so eine doofe Idee. Ach, toll, die beiden, das gibt's doch gar nicht. Ja, Entschuldigung. Nee, bei mir auf der 1. Triple H. Aufgrund der Promo, aber auch aufgrund dieser Geschichte dann zum Schluss, als er dann mit Stephanie am Ring steht und sie gesagt hat, beend das jetzt endlich und er mit sich so ringen musste und wie ja, er dann aber ja, die ja, Anweisung ja. gegeben hat, das war, stark. Fand ich vom Schauspiel her, ja. fand ich das eine ganz, ganz großartige Geschichte. Und hat an seine Leistung von Blade Trinity erinnert oder an die großartigen schauspielerischen Leistungen. Das habe ich mir nie angeguckt. Schade, Mensch. Ist hier gar nichts entgangen. Ja, das glaube ich. Aber ich kann mir dann Raten von The Miz ja mal The Chaperone angucken. Das fand ich nämlich geil, die Line. Kannst du dich daran erinnern? Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Als Triple H The Miz so runtergemacht hat, dass er kein A-Superstar wäre, sondern irgend so eine Pfeife. Und The Miz sagt zu ihm einfach nur so, alles klar, Mr. Chaperone. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das fand ich gut. Das ist schon ein paar Wochen her. Okay. Bei dir auf der 1. Ja, gut. Was willst du denn da jetzt von mir? Randy Orton, gehe ich mal von aus. So geht's. So sieht's aber nämlich ganz stark danach aus. Überragender Typ. Hat eine Präsenz aktuell in den Shows. Das ist ja Wahnsinn. Auch toll gemacht da, wie die ganze Authority mit Joey Mercury und Jamie Noble und so, wie er sich daraus gearbeitet hat. Das war überragend. Und er hat auch den Curbstomp auf die Ringtreppe Weltklasse gesellt. Hat er gut gemacht. Und ja, ist der Beste aktuell im Roster, neben Paige. Und das Bluten hat natürlich auch gut getan. Ja, gut getan, muss man sagen. Würde er sich wahrscheinlich nicht so möglicherweise denken, aber. Aber es kam halt noch mal geiler rüber, als er dann geblutet hat. Also es war halt so authentisch in dem Moment. Und wie du schon sagst, der Curbstomp auf die Ringtreppe war auch so geil gesellt und so geil von ihm rübergebracht, dass, ja, im Endeffekt hätte ich jetzt, glaube ich, so gedacht, wenn er jetzt noch danach geblutet hätte. So, ja, perfekt. Es war perfekt. Und ich habe auch Bock zu sehen, wie es weitergeht. Also für mich ist es jetzt nicht so gekommen, wie ich eigentlich dachte, dass nach Randy Ortons Face-Turn. Habt ihr gesagt, die Survivor Series Geschichte wird interessant? Ja, da macht er ja nicht mit. Also, er kommt erst nach Survivor Series wieder. Ach, der macht bei dem Pay-Per-View gar nicht mit? Stand jetzt, nein. Er geht ja jetzt zu Dreharbeiten. Also wenn, dann muss. Also der Vorteil ist folgendes, bei Dean Ambrose war es ja so, dass es keine reine WWE-Produktion war, die Filmproduktion. Es war ja also nicht nur WWE und deswegen konnten sie zum Beispiel nicht sagen, wir verschieben irgendwie die ganzen Dreharbeiten mal um einen Tag, damit Dean Ambrose jetzt in den Shows dabei sein kann. Das konnten sie nicht machen. Jetzt ist es eine reine WWE-Produktion und da könnte es zum Beispiel schon sein, dass sie sagen, ja mein Gott, jetzt kommt er halt zur Survivor Series, dafür dauern die Dreharbeiten dann halt einen Tag länger. Aber eigentlich ist er über die Survivor Series hinaus nicht da. So doof. Na mal abwarten, vielleicht machen sie das ja so, dass sie sagen, komm den einen Tag. Also ich würde es so machen, wenn ich die WWE wäre. Ich würde ihn definitiv bei der Survivor Series mit dazu holen, irgendwie in irgendeiner Rolle. Ja. Ja, also, da haben wir sie wieder. Unsere üblichen Verdächtigen der letzten Woche. Orton, Triple H, Ambrose. Kein neuer, oder? Paige. Nee. Tyson Kidd, es sind immer dieselben, die uns. Aber ich bin, das macht mich wirklich, das freut mich. Das erheitert mein Gemüt doch arg, dass du Page reingenommen hast. Das finde ich toll. Ja, das Match toll. So, das war's für heute. Chris, hast du noch was du gerne unter die Leute bringen willst? Hast du was zum Pluggen? Hast du irgendwas anderes, was du gerne loswerden willst? Absolut nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mich auf die Survivor Series Storyline irgendwie freue. Und aber auch auf das Match irgendwie. Es wird, glaube ich, schön. Aber ich finde es jetzt wirklich traurig, dass Randy gar nicht dabei ist. Ja, warten wir mal ab, ob es wirklich so ist. Ich freue mich natürlich auf nächsten Mittwoch. Ich habe noch was. Das war heute die vorerst letzte Episode mit Chris und mir. Danke fürs Zusammensenden und danke fürs Zuhören. Tschüss. Listen to non-BG, you're a good motherfucker.